Sonntagabend, 18 Uhr. Die Pünktlich. Weltraumaffen sind da. Hallo Leute. Hallo. Hochpünktlich. Guten Abend. Aber. War eine schöne Woche. War gerade also viel los und schön ist vielleicht das falsche Wort, interessant, ne? Ja. Was hat euch am meisten Spaß gemacht die Woche? Corinna, Herr Corona. Corinna. Ein Zitat von Max Horkheimer: Heute kommt es darauf an, zu retten, was von der persönlichen Freiheit noch übrig ist. Radikal sein heißt heute konservativ sein. Ja. Radikal konservativ. Vor Das ist allem aber Max ein Horkheimer. gerüttelt Habermas an Weisheit. Ja, das hat mich diese Woche beschäftigt. Und nicht Corinna. Ja, aber was ja auch war, war die Strategiekonferenz der Linken, habe ich gehört. Ja, genau, wollen wir mal reinhören. Oh ja. Und ich wollte noch mal kurz sagen, Energiewende ist auch nötig nach einer Revolution. Und auch wenn wir dort 1% der Reichen erschossen haben, ist es immer noch so, dass wir heizen wollen. Wir wollen uns fortbewegen. Naja, ist so. Wir müssen mal von dieser Metaebene runterkommen. Und wir diskutieren darüber, ob 2030 oder 2035 oder 2050. Aber was bedeutet es beim Ausbau der regenerativen Energien, bei der Windenergie, bei der Sandra, komm mal Photovoltaik? zum Ende. Dankeschön. Ja, was bedeutet es, wenn man 1% der Reichen und Leistungsträger erschießt? Ja, wieso auch nur 1%? Ja. Die Reichen müssen alle getötet werden oder erschossen. Von dem Channel Willkommen im Neoliberalismus weiß ich, dass die obersten 10% des Problems sind. Also. Oh, das ist aber auch ein echt bescheidener Channel. Ich frage mich, was hat die Beatrix von Storch da zu suchen? Ist die jetzt bei der Linken? Oder was sagt der Rieksinger dazu? Ja, der Rieksinger, das Video geht noch weiter. Der meinte, dass man sie nicht erschießen soll, Nur sagen wir, erschießen Sie nicht, wir setzen Sie schon für nützliche Arbeit ein. Wow. Ja, Und da wird Gulag, doch ne? geklatscht. Ich meine, als die Tante das mit dem Erschießen gesagt hat, war wenigstens betretene Stille in dem Raum. Aber der Rieksinger für seine Gulag-Idee wird noch beklatscht. Das finde ich schon irgendwie erschreckend. Das Normalisierung von Hasssprache. Was ist denn, wenn die AfD fordern würde, irgendwie ein paar Prozente der Bevölkerung wegzumachen? Was wäre denn dann los? Also Und die auch wenn. Forderung, ja, das wollte ich dann nochmal dazu anmerken, die Forderung, die kommt doch, glaube ich, aus einem alten Monty Python-Sketch. Und die ging ja eigentlich auch andersrum. Die ging ja eigentlich darum, dass die Armen getötet werden oder so. Der Computer sollte mal ausrechnen, ob das der Wirtschaft hilft, wenn alle Armen getötet werden. Ja, wir haben das ausgerechnet und es hat nicht geholfen. Und ich glaube, es gab darauf nachhin nochmal einen anderen Sketch oder so, der dann das mit dem Töten der Reichen aufgegriffen hat und dagegen gehalten hat oder so. Das weiß ich noch nicht genau, den kenne ich nicht. Habe ich auch nicht mehr gefunden, ich habe noch danach gesucht. Aber ich denke mal, dass das der Bezug ursprünglich jedenfalls mal war. Das kann natürlich mittlerweile sein, dass das bei den Linken so als geflügeltes Wort irgendwie durchgeht, dass man jetzt ein Prozent oder alle der Reichen töten müsste. Naja, das ist halt dieses 99%, 1%, we are the 1%, we are the 99%, Occupy Wall Street und so. Daher kommt das meiner Meinung nach am So, ein ehesten. Prozent der Reichen hätte ich nicht gedacht, dass 1% der Bevölkerung. Das ist aber okay, ja, kann gut sein, dass es Aber so das ist trotzdem noch eine sehr freundliche Interpretation von dir, Mamon. Ja, ich habe mich Ja. schwer daran erinnert, ne? Das ist ein Gag, so, den fand ich auch gar nicht so schlecht, halt, denn Und eigentlich das war war kein okay. Monty Python Sketch, das war, glaube ich, Yes Minister, was eine Politiksatire war. Ja, Also das eine waren Serie. Mitchell und Webb in Wirklichkeit, aber die waren, glaube ich, von Monty Python oder so geschrieben und unterstützt oder sowas Ah, jedenfalls. okay. Ja, so eine Art muss es gewesen sein. Naja. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, die Linke, die schreit ja rum, wenn die AfD den Mund aufmacht. Und jetzt kommen bei der Strategiekonferenz, sitzen die Leute da, die sich am ehesten mit der Partei und der Zielführung beschäftigen. Und dann kommen solche Redner. Das ist halt dann, sollen wir dann beiden Parteien sagen, ja, dann macht halt verbal, was ihr wollt, was auch immer. Oder, also, wie kann man da an die Sache rangehen? Sollen wir das Ja, ich meine, vergleichen wir einfach mal den Aufschrei nach Frau Merkel, wir werden sie jagen. und den Aufschreien nach dem hier. Und bewerten wir mal die beiden Äußerungen. Weil einen politischen Gegner zu jagen, ist meiner Meinung nach absolut legitime Äußerung. 1% der Bevölkerung erschießen, ist meiner Meinung nach, oder ins Gulag stecken, keine vernünftige politische Äußerung. Ja, wobei, verschieben wir jetzt mal das Overturn-Window. Was, wenn es Journalisten wären und nicht die Reichsten? Nein, nein, Quatsch. Also ich wäre dafür, gar keinen zu erschießen. Ja, das wäre mal das Beste und vielleicht auch niemanden in den Gulag stecken. Das wäre auch nicht schlecht. Der einzigste Weg ins Utopia führt dahin, alle Utopisten zu erschießen. Ja, aber ist das dann auch nur 1%? Wir müssen ja auch an die Wirtschaft denken. Ja, weniger Konsumenten, weniger Werktätige und so. Ja, aber da können wir ein paar Flüchtlinge aufnehmen. Das ist ja, gute Idee. Ja. War das schon das einzige Bekloppte, was aus dieser Konferenz? Nee, das war nicht das einzige, aber ich wollte nur nochmal, bevor ich weiterschalte, anmerken, weil es geht ja gleich noch um die Linke und die Demokratie und so weiter und so fort. Und ich sage nur, das Land verändern, Doppelpunkt für einen sozial-ökologischen Systemwechsel, die Linke. Also wenn ich Systemwechsel höre in einem demokratischen Land, dann denke ich mir ehrlich gesagt nicht, dass man das dann Demokratie dabei rauskommt. Also, tut mir leid. Ja, die wollen halt keine kapitalistische Demokratie mehr, sondern eine sozialistische Demokratie, so wie in der DDR. Ach nee. Ja, die Demokratie ist in der Lage, sich ihre Henker selber auszuwählen, ne? Das stimmt ja. Ja, aber immerhin darfst du wählen. Gegen alles, was anderer Herkunft ist, was People of Color ist, was Feministin ist, was überhaupt nur Frau ist. Und dazu haben wir eine Stimmung hier in diesem Land. Sehr schön. Ja. Journalisten. Ja, ich meine, das sind auch alles Sachen, die hört man nicht nur bei den Linken mittlerweile. Ne? Da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen. Dieser ganze Scheiß von wegen People of Color und diesen ganzen Kram. Weil es ging ja auch viel darum, warum die Journalisten davon nicht berichtet haben, von dieser Strategiekonferenz, sondern nur so Sachen da irgendwie hier und da aufpoppen. Ja. Also, das liegt daran, weil die diesen ganzen Kram auch schon lange gefressen haben. Wie jemand auf Twitter so schön gesagt hat, das Schlimme war nicht, was da gesagt wurde auf dieser Konferenz, sondern das Schlimme war, dass Kameras dabei waren. Ja. Weil ich denke mal, hinter verschlossenen Türen, ohne Kamera wird da noch ein bisschen mehr gesagt. Da bin ich mir noch nicht mal so sicher. Die können sich da einfach nur mittlerweile so drauf verlassen, dass das... Ja, das, also ich glaube, die wundert das eher, dass sich die Leute dahinter drüber aufregen. Also, wir haben im Deutschlandfunk diesen ganzen Krempel mit POC und die rassistische Gesellschaft und so, das haben wir 24/7, ne? Also, und der böse Kapitalismus und so ein Kram. Ist ja nicht so, dass das nur deren Fringe-Meinung irgendwie ist. Gibt es in genug Parteien, diese intersektionale Linse, die ist weit genug schon gekommen, ne, in irgendwelche Antidiskriminierungseinrichtungen des Bundes und lauter so ein Zeug. Also es ist ja nicht nur so, dass das nur irgendwelche Heinis auf der linken Konferenz da irgendwie sagen, sondern ja, Hegemonie halt. Ne? Sie gerade rechts von dem Dings ist ja auch Weltfrauentag, gesponsert von IBM Deutschland. Ne? Voll gut. Alles, was anderer Herkunft ist, was People of Color ist, was Feministin ist, was überhaupt nur Frau ist. Und dazu haben wir eine Stimmung hier in diesem Land, wo man mal sagen muss, der Antikommunismus, wo wir dachten, der wäre überwunden, der wird im Moment dermaßen lebendig, was wir möglicherweise auch alle lange unterschätzt haben. Wir sind ja... Ja, sieh mal einer an. Der Antikommunismus. Ah, das ist auch eine total schlechte Entwicklung, wenn Antikommunismus vorhanden ist. Das war nicht, dass dann nachher nicht wieder 100 Millionen Leute erhungern und verhungern können. Das wäre ja furchtbar. Also, da hat sie auch ihre Terminologie vergessen. Weil eigentlich müsste sie ja entschuldigend sagen, sozial. Also, dass es Sozialismus ist, der demokratisch herbeigeführt ist, weil Kommunismus selber, der ist ja direkt an die vielen Millionen Toten dran getackert. Also, da ist, weiß nicht, so viel Hirn dann auch nicht übrig geblieben. Also. Die Frau Schubert hier mit ihrer Smartwatch finde ich eh das beste Beispiel für einen Sozialisten. Ne? Also Apple Watch, aber gleichzeitig 1% der Reichen erschießen. Vielleicht hat er die geschenkt bekommen oder so, weil Apple hat ja auch den Weltfrauentag gesponsert. Und die sponsern den wahrscheinlich, weil zumindest in Amerika die Frauen doch mehrheitlich auch die Apple-Produkte nutzen. Also nicht mehrheitlich bei uns, aber mehrheitlich in Amerika, immer zu 50%. Wenn die Männer nur noch bei 30% Apple-Nutzung sind. Echt? Mhm. Ja, das würde ich gerne mal sehen, wo das her ist. Ja, wobei, das habe ich echt auch nur gehört. Das ist mir nur, das habe ich glaube ich irgendwo, weiß ich nicht mehr, in der Nacht. Wir legen bei der Aussage jetzt sofort! Nein, müssen wir mal schauen. Okay. Aber die haben auf jeden Fall mehr oder wohl viele weibliche Kundschaften machen das auch. Sicher deswegen. Ja, das ist auf jeden Fall großartig. Aber auch da wieder, ne, das, was hier eben eingebracht wurde und von wegen, ja, das ist ja dann verbunden mit den Toten und so. Also wir haben ja gerade gehört, die Toten, die sind ja gut. Ja. Also mich nur noch mal dran erinnern, das habe ich gerade erst gehört. Das ist ja richtig. Und wenn überhaupt, dann geht es vielleicht zu weit, die umzubringen. Wir müssen die lieber zum Arbeiten bringen. Also Antikommunismus ist falsch und es ist wichtig, dass man die Leute nicht erschießt, sondern nur in Arbeitslager steckt. Verstanden. So, ich glaube, ich wähle das nächste Mal Linke. Das gefällt mir. Das ist humanistisch auch irgendwie. Wenige Wochen vor Thüringen wurde in Berlin eine linke Verfassungsrichterin nicht gewählt. Die rechte Opposition feiert sich dafür, dass sie das verhindert hat. Wir werden nächste Woche wieder eine feministische Juristin zur Wahl stellen. Und warum? Weil wir jetzt die sogenannten liberalen Demokraten auch zwingen wollen, die Mauer nach rechts aufzubauen, sich davon zu distanzieren von der Politik der AfD. Und das, glaube ich, ist existenziell. Wenn wir die Rechten isolieren wollen, wenn sie gesellschaftlich geächtet werden wollen, dann müssen wir eine Brandmauer aufbauen. Und ich will da überhaupt nicht mit der CDU paktieren, davon bin ich weit entfernt. Ganz im Gegenteil. Ja, top, oder? Einfach. Aber auch um Stimmenbild und von Ramelow. Wir zwingen die demokratisch gewählten Abgeordneten dazu, unsere Marschordnung mitzugehen. Das ist eine gute Idee. Da wird auf jeden Fall ein Schuh draus. Ja, weil die nächste Schuh von der VEB Lederwaren aus Pirna oder so. Und vor allen Dingen die nächste feministische Verfassungsrichterin. Als ob die Frau Bär nicht ausreichen würde. Also. Und was bitte, warum muss eine Verfassungsrichterin links oder feministisch sein, um die AfD aufzuhalten? Alles andere wäre antikommunistisch. Ja. Haben wir auch gerade deswegen gelernt. Sage ich auch so verdammt gerne, dass das Kulturmarxisten sind. Nee, das geht doch zu weit. Das ist eine Verschwörungstheorie. Nur weil man sich da verdammt nochmal hinstellt und sagt, ja, wir brauchen alle Leute sind antikommunistisch, wir brauchen unsere nächste feministische Verfassungsrichterin, wir müssen die liberalen Demokraten zwingen. Das heißt doch nicht, dass irgendwas mit Kulturmarxismus ist. Hey, ja, da bin ich wieder ins verschwörungstheoretische Fahrwasser abgeglitten. Ja, total. Also, ich weiß auch nicht, wie du da immer drauf kommst. Ja, die Pantene. Ich bin begeistert über unsere Strategiekonferenz am vergangenen Wochenende. 450 Mitglieder unserer Partei aus der ganzen Bundesrepublik haben lebendig und offensiv miteinander um die Zukunft unserer Partei diskutiert. Die Partei hat sich als kraftvoll zukunftsorientiert. Und die Zukunft des 1% der Reichen in Deutschland. Darüber wurde auch sehr offensiv diskutiert. Ist das lebendig auch? Offensiv und lebendig. Ist ja, lebendig. Ja gut, wenn du sie ins Arbeitslager steckst, dann ist es noch lebendig. Wenn du sie erschießt, dann nicht mehr so. Aber ich frage, das ist nach dieser Konferenz oder was? Nachdem diese Nummer mit dem Erschießen gelaufen ist. Und dann stellt er sich hin und sagt, das war super. Das war super. Unserer Partei diskutiert. Die Partei hat sich als kraftvoll, zukunftsorientiert, migrantischer, feministischer, mitgliederorientiert und kämpferisch präsentiert. diesem Wochenende. Es ist völlig klar, die linke Partei wird die sozialen und ökologischen Fragen und radikalen Klimaschutz zusammenbringen in ein Zukunftsprojekt. Die Debatte auf der Strategiekonferenz wirkt weiter. Wir werden die in den Leitantrag für den Bundesparteitag aufnehmen. Aber sie wirken auch in die Partei hinein und werden uns für die nächsten Monate stärker machen. Ach, meine armen Ohren. Da gibt es auch so einen Typen, der immer so zittert, das war ein Cola. Mach mal. Wir brauchen einfach weniger Schwaben in der Politik, habe ich langsam das Gefühl. Ja, also Rassismus. Gibt es eine Schwabenrasse oder was? Nee. Ja, die Superrasse der Schwaben. Ich bin für schwäbische Weltordnung. Ich glaube, Gott hat bei der Erschaffung der Schwaben halt einfach ein bisschen was gespart. Herrenrestle oder was? Herrenrestle, genau. Aber das ist jetzt eigentlich mein Lieblingsausschnitt. Das würde mir schießen, klar, das macht die größten Wellen, aber der hier ist richtig gut, finde ich. Die Linke vergisst dabei festzustellen, dass wenn man in einen Regierungszug einsteigen möchte, dann muss man ein Ticket lösen. Und auf dieses Ticket gibt es allgemeine Geschäftsbedingungen. Und die muss die Linke akzeptieren. Zu diesen Geschäftsbedingungen gehört die Akzeptanz zur Schuldenbremse, die Akzeptanz zu NATO, zu EU, zu Stacheldraht. Dazu gehört die Akzeptanz zu Abschiebungen und dazu gehört auch die Akzeptanz zum Bestehenden. Und daran sollte sich die Linke meiner Meinung nach nicht beteiligen. Ja, gleichzeitig dann, hör doch mal auf, will ich euch sagen. Machen Sie doch auch gar nicht, oder was? Also, niemand dagegen eher. Niemand zwingt sie. Also, wenn ihr euch nicht beteiligen wollt, dann macht APO, dann setzt euch irgendwo in Sitzstreik irgendwo hin. Und ja, auch in mitparlamentarischer Beteiligung ist doch keiner gezwungen, die NATO zu unterstützen. Also, wenn nein, also freiheitlich-demokratische Grundordnung und so. Ich meine, da ist jetzt nicht die NATO unbedingt drin, aber so Sachen wie, dass wir Gesetze befolgen, also auch Leute abschieben, also auch Grenzen haben, also und solche Sachen. Ja, gut, ich meine aber Parlamentarier reden auch über Gesetze, die sie dann neu umschreiben und so weiter. Also es ist ja nicht so, dass sie da nicht sich auch irgendwie anderweitig sich äußern könnten mit ihrer Meinung oder so. Finde ich echt hergeholt, was er da erzählt. Aber gut, er hat ja noch mehr so. Wie es besser gehen könnte. Wir müssen diesen parlamentsfixierten Abgeordnetenbetrieb schwächen. Und das machen wir damit, dass wir feststellen, was die Aufgaben einer Linken sind. Staatsknete im Parlament abgreifen. Informationen aus dem Staatsapparat abgreifen, der Bewegung zuspielen, den außerparlamentarischen Bewegungen das zuspielen. Ja, das und dann braucht man natürlich noch das Parlament als Bühne, weil die Medien sind so geil auf dieses Parlament, das sollten wir doch nutzen. Aber alles, was darüber hinausgeht, brauchen wir nicht unbedingt. Ich bin auch damit bereit, dass man Göster vielleicht in so eine Weste steckt und ihn dann übers Kohlefeld laufen lässt. Das können wir auch machen als parlamentarischer Beobachter, das ist auch gut. Ja. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, weil jetzt hier auch gerade der Kampf, wie geht's denn gegen rechts weiter? Abgeordnetengehälter gehören beschränkt. Und ich glaube, dass ein Facharbeiterlohn ausreicht. Die Differenz davon, es gibt in jeder Stadt eine vernünftig operierende Antifa. Und da könnt ihr mal die gesamte Kohle hinpacken, anstatt mit SPD, Grünen und CDU eine Einheitsfront zu bilden. Ich glaube, da hat die Antifa mehr von und wir haben den Nazi-Dreck irgendwann auch weg. Also was er vorschlägt, ist A, dass man das Parlament weniger ernst nehmen soll und das den Staat zersetzen soll, Informationen liegen soll an die eigene Bewegung und ein zweites Gewaltmonopol aufbauen soll, was sich relativ systemwechselhaft anhört in meinen Ohren. Aber vielleicht bin ich da auch kein Profi und habe zu wenig Halt. Höchst undemokratisch das Ganze. Ich finde das sehr erfrischend ehrlich, auf jeden Fall. Ja. Und da an der Stelle möchte ich den Hinweis sagen, dass ja bei den Grünen auf jeden Fall und bei der Linkspartei vielleicht auch, es ja so ist, dass Abgeordnete oder Mandatsträger allgemein, die ein Salär beziehen, einen gewissen Teil an eine Parteiorganisation spenden, aus genau den Gründen, die er gerade gesagt hat. Das ist sehr gut. Aber auch im Staat, also dass Parlamentarier hier aufgerufen werden, Informationen, die eigentlich Parlamentariern, sagen wir mal, vorbehalten sind, zu leaken, und zwar nur an die Organisationen, die irgendwie deine politische Richtung gehen, das finde ich schon ziemlich krass. Also wenn die, ich weiß nicht, wenn die AfD sagen würde, wir leaken jetzt mal alles hier, was wir hier finden, an die IB oder so, was wäre dann los? Aber an die Antifa, da kann man ruhig. Oder wenn die AfD sagen würde, wir müssen jetzt die Gehälter beschränken und das Geld kriegt dann die IB. Was wäre dann los in diesem Land? Aber für die Antifa scheint das in Ordnung zu sein. Ja, und auch denen die Kohle zuzuschieben, was ist das denn für eine Art? Zumindest die Resonanz, die hier drauf eigentlich kaum stattgefunden ist. Man gab ein paar Artikel auf Spiegel und so, aber für das, was da gesagt wurde, war die Resonanz minimal. Ja, aber gehen wir mal davon aus, dass das ein bisschen auch so gemacht wird, wenn jetzt also die Kohle, was das hier in welche NGOs geschoben wird und so, ist ja so. Die machen natürlich irgendwie Propaganda und Meinung auch und so. Und das wird dann von der anderen Seite auch kommen. Dann gibt es so einen Propaganda-Meinungskrieg. Na, herzlichen Glückwunsch, das ist ja auch nicht genau das, was man so beobachten kann. Ja, das sehe ich vor allen Dingen noch als das Geringste an, das mit dem Geld da, ne? Weil ich meine, da im Bundestag kriegen die schon ein bisschen Geld, aber jetzt in irgendwelchen Landesparlamenten ist es auch unterschiedlich. Also so dick reich sind die da eigentlich nicht. Klar, ich hatte das jetzt so verstanden, dass sie da gewisse Teile des Budgets und so dahin vertan wurden. Ja, die haben natürlich auch Mitarbeiter und so, ne? Und die ziehen sie natürlich auch aus den Kreisen da raus. Aber das andere fand ich halt wesentlich schlimmer jetzt mit den Informationen und so. Weil das ist halt schon so, dass die da natürlich so einiges an Einsichten da kriegen können, diese Abgeordneten, auch in irgendwelche Abläufe jetzt vom Verfassungsschutz oder na, halt von der Polizei und so. Und ja, also so nach dem Motto, und wir nutzen das dann irgendwie für unseren Straßenkampf oder so, was wir dann irgendwie für das Richtige halten. Das ist schon heftig. Also. Ich möchte auch in dem Zusammenhang daran erinnern, dass der Herr Dehm von der Linkspartei den ehemaligen AF-Terroristen Christian Klar als Mitarbeiter angestellt hat und für den auch Zugang zum Bundestag haben wollte. Jemand, der wegen neunfacher Beihilfe zum Mord angeklagt war und dafür auch 20 Jahre gesessen hat und nie bereut hat und zusammen mit seinen alten Kameraden beim Begräbnis des Ex-DDR-Außenministers war, weil der ihm so schön geholfen hat. Also solche Leute ziehen wir uns da auch ran, halt einfach. Also völlig selbstgerecht. Ja, die Marxismus-Konferenz. Ist mal wieder soweit. Ist das rot da? Gesponsert von der Taz und diversen anderen Leuten. Die Taz hat wieder zum Sponsor. Ja, das ist auf jeden Fall hier die eine Dame, die immer so, ach nee, das ist eine andere. Ich dachte, das wäre die Frau Österreich. Die sieht auch so ähnlich aus. Ja. Lust auf Feminismus, Lust auf Internationales. Auf Antirassismus. Da müssen wir gleich so ein ganzes Paket mieten, ne? Ja, Neues Deutschland ist jedenfalls auch mit dabei. Hier wollen wir mal ein bisschen das gucken, Programm. Amok, Psychogramm des rechten Terrors. Geht gleich gut los. Ja, wird gehetzt. Wir haben sogar eine Unterkategorie Kultur. Mhm. Warum haben die das wohl? Roboter kann gerade der Arbeit schaffen, ja. Ja, aber Kultur und Marxismus, das passt ja nicht zusammen. Ja, das ist eine Verschwörungstheorie, habe ich auf Wikipedia gelesen. Wikipedia ABC, marxistische Klassentheorie. Die Kunst der persönlichen Erzählung des Klassenkampfes. Wahnsinn. Pornografie im Kapitalismus. Der Fall Ösi. Oh. Die Macht der Arbeiter verhindert die Militärdiktatur. Intersektionalitätstheorie im Praxistest. Queere Bewegung und Antirassismus. Uiuiui. Kapitalisten enteignen? Ja, bitte. Wie würde Marx Filme schauen? Marx Brothers oder was? Ja, wie würde Marx eine Firma führen? Hätte mich heute interessiert. Funktioniert revolutionäre Realpolitik auf kommunaler Ebene? Die RRP. die Anfänge der Solidarność-Bewegung eine unvollendete Revolution. So, das Letzte, was ich gehört habe, ist Polen nicht mehr kommunistisch. Aber gut, da kann ich mich irren. Über den notwendigen gemeinsamen Kampf für Trans-Sternchen und Frauenbefreiung. So, recht umfangreich das Programm, wa? Geld scheint da zu sein. Ja. Marx und Lacan, Ideologie, Kritik und psychoanalytische Perspektive. Da waren die Frankfurter Schule auch nicht schlecht drin. Podium. Die Fraktion der Bolschewiki im Russland von 1917. Also ehrlich, ey. Brandaktuell. Übrigens habe ich auch erst die Woche gelernt. Ich habe nie mir wirklich Gedanken darüber gemacht, was Bolschewiki bedeutet. Aber hat mich jemand auf Twitter hingewiesen. Danke. Es bedeutet die Mehrheitler. Also praktisch Hashtag wir sind mehr. Hashtag Bolschewiki. Super. Als Demokraten, ne? Guck mal, die haben da einen rosa Typ aufgeblasen mit einer Neues Deutschland-Gitarre. Nicht schlecht. Hier ist echt was los. Und die Kinder werfen den jetzt um. Guck mal, die Kinder haben schon die Seile in der Hand, dann so wie bei den Saddam-Statuen im Irak. Wird der jetzt ist nicht von der Telekom? Ach Gott, das ist ein Marx. Oh Gott. Ein Warum Pink? Ist der pink? Warum hat er eine Gitarre? Ja, weil Marx rockt. Weißt du? Ah, das ist auch genau. Oh Mann. Marx rockt. Taz, neues Deutschland, junge Welt, die Freiheitsliebe. Ja, da war ich, weiß ich ja, wo ich am 21. bis 24. Mai nicht hingehe. Das ist doch wirklich krass. Man muss ja auch wissen, wo man nicht hingeht. Oh, blaue Haare. Antifa bleibt Handarbeit. Oh. Nee, Landarbeit oder was? Das ist aber das durch. Oh Mann, meine Kinder, ey. Der kann ja immer ein bisschen leid tun, der Karl, ne? Ja, er kann sich ja nicht mehr wehren, ne? Da kannst du alles mitmachen. Ich erinnere nur an die tollen Marx-Stoffpuppen, die wir vor ein paar Jahren hatten. Hab ich auch erinnert, ja. Marx ist Muss. War das nicht auch bei der Linken auf Parteitag oder so? Ist das der Rieksinger? Ja, ne? Oh, ja, ja. Bundestag! Na, wer kommt jetzt? Für die Fraktion. Oh nein! Oh Gott! Bist du? Oh. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach meinen Vorrednern habe ich den Eindruck, manche in diesem Hause haben Hanau inzwischen vergessen. Was? Ich habe zwei politische Prinzipien, die, glaube ich, hilfreich sind in der heutigen Debatte. Die eine lautet, kehre vor der eigenen Haustür, und die andere, versuche, politisch anständig zu bleiben. Und ich beginne mit der zweiten. Politisch anständig zu bleiben. Die Äußerungen, die Anlass für die Debatte sind, von Herrn Rietzinger als Reaktion, die es noch schlimmer gemacht hat, und die Äußerungen des Mitglieds der Linken sind als Äußerung schlichtweg, und da ist nichts schön zu reden, unanständig, inakzeptabel und in einer menschenverachtenden Sprache formuliert, Punkt. Das ist die Feststellung. Es ging, weil ich mir es genau angehört habe, nicht um den Ausbruch der Revolution, eher das Gegenteil, aber das lasse ich beiseite. Feststellung, unanständig, menschenverachtend. Genauso unanständig, nein, noch politisch unanständiger, finde ich es aber, in dieser Woche insbesondere daraus eine politische Inszenierung zu machen. Damit wird die Bild-Zeitung zu unserem Referenzrahmen, und damit machen wir den AfD-Kosmos zu unserem Resonanzraum. Und das halte ich für absolut unangebracht. Was ich für absolut unangebracht halte, ist, einen Satz zum Thema zu sagen und dann gleich wieder die übliche Schiene zu fahren. Das ist inzwischen in fast jeder Rede so. Merkt ihr das nicht, Leute? Das ist nicht euer Job, einfach einen Satz zu dem Thema sagen und dann die alte AfD-Nummer wieder auspacken. Das ist alles, was ihr noch könnt, habe ich das Gefühl. Naja, Herr Lindt ist in dem Fall natürlich ein Extrembeispiel. Ja, das stimmt. Und also man sieht ja auch, dass die erste Rednerin hier die Frau Teuteberg war, weil nämlich diese Aktuelle Stunde von der FDP anberaumt wurde. Ja, vielleicht kannst du die Clipping lieber anmachen, die wäre interessanter. Ja, die wollte ich auch noch anmachen. Aber ich wollte noch weiter quaken. Ja, ich wollte ihn einfach nochmal ausreden lassen. Na gut. Den Liberalismus, ich bin ein großer Freund des Liberalismus. Ich habe mit hoher Bewunderung die Rede von Herrn Gyasaray und anderen gehört. Wenn aber die FDP hier eine Aktuelle Stunde beantragt, dann hätte sie erst recht auch zum Fall Thüringen eine Aktuelle Stunde zur Causa Kemmerich beantragen müssen. Und sie müsste, ehrlich gesagt, jede Woche... Wie geil, ne? Das zu vergleichen. Das zu vergleichen. Kemmerich wollte doch auch in Thüringen alle erschießen lassen, Chris. Ja, genau, total. Aber gut vergleichen. Fünf Anträge zur AfD, fünf aktuelle Stunden zur AfD beantragen, um diesem Verhältnis gerecht zu werden. Und dann sage ich noch etwas. Schauen Sie sich mal die Einträge an unter einem AfD-Film zu der Konferenz in Kassel. Da steht unter anderem, ich zitiere, die Linke gehört rückstandslos entsorgt. Und weiteres Zitat, den gleichen Gedanken habe ich mit Moslems. Das sind die Geister, die man ruft. Wollen wir diese Geister in dieser jetzigen Situation, in der Herausforderung durch den Rechtsterrorismus und Rechtsterrorismus in diesem Land rufen? Ich denke nein. Ich denke nein und deswegen sollten wir einfach hier nicht darüber reden und deswegen sollten wir das durchgehen lassen, weil die AfD ist viel schlimmer. Und deswegen muss man solche Kleinigkeiten und Entgleisungen wie das Erschießung, ich meine, naja, will keiner und ist auch hässlich, aber müssen wir darüber reden, wenn doch eigentlich die AfD das Thema ist? Ihr widert mich an, echt. Also Helge vor allem. Nehme ich hier im Parlament, dass leider der durchaus von mir geschätzte Wahlkreiskollege Jürgen Hart von der CDU Folgendes äußert. Mit dieser Haltung, ich zitiere, können Sie auch ein Konzentrationslager führen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist absolut pietätslos. Und ja, du bist halt Hufeisen. Welcome to reality, Helge. Good job. Also, was soll daran pietätslos sein? Ihr habt genauso Millionen von Tote auf der Kerbe, nicht nur die Rechte. Also, meine Güte. Erkenne es halt an und winde dich nicht wie ein Wurm, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen für die Verbrechen, die deine Bewegung begangen hat. Also sorry, ich keine Ahnung. Was soll das? Also, naja, wobei die Sozialdemokraten da eigentlich auch eher Opfer waren bei diesen Sachen. Aber Eher Opfer, ja, aber trotzdem, ich keine Ahnung. Aber also selbst so würde ja ein Schuh draus, dass man sagt, in diesen linken Diktaturen oder in den im Stalinismus etc. waren die Sozialdemokraten die ersten Opfer sozusagen. Und deswegen wollen wir sowas nicht hören, verurteilen wir sowas. Und vielen Dank, Herr Präsident, auf Wiedersehen. Ja. Und inakzeptabel. Und das ist deshalb pietätslos und inakzeptabel, weil in meinem heutigen Wahlkreis Wuppertal, im Konzentrationslager Wuppertal-Kemmler, Kommunisten, Sozialisten und Sozialdemokraten zu Tode gefoltert wurden. Wie können wir mit einem solchen Vergleich hier diskutieren? Wenn Sie Tja, die Frage lautet wohl eher, warum wollen die Leute das auch so haben? Das würde ich mich mal lieber fragen. Also, irgendwelche Leute da so zum Feind erklären, dass man die umbringen muss wegen ihren Ansichten oder weil sie zu erfolgreich sind oder irgendwas. Wenn Sie die Hufeisentheorie verwenden, dann achten Sie bitte, auf welchen Kontext Sie es tun. Und jetzt komme ich zu meinem zweiten Prinzip und zu meiner zweiten Vorgabe. Kehre vor dem eigenen aus und vor der eigenen Haustür. Ja, das müssen wir auch selbst tun. Ich könnte jetzt einfach urteilen über die Linke und andere, aber wir haben unser eigenes Problem. Wir haben, und immer noch ist er nicht ausgeschlossen, Thilo Sarrazin in der Partei, der nicht unwesentlich dazu beigetragen hat, dass die AfD hier sitzt. Wir müssen selber auf uns kritisch achten. Aber auch die CDU hat ihre Dämonen. Da gibt es die Werteunion, die auf unsägliche Weise gegen die Kanzlerin hetzt. Auch das, denke ich, nicht förderlich für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Herr Kellner von den Grünen hat sich stark aufgeregt, auch begründet, aber auch die Grünen wissen manchmal, welche Belastung sie mit Boris Palmer haben, auch wenn das nicht vergleichbar ist mit den anderen Fällen. Sehr gerne. Schön, dass er auch seine eigene Feindesliste hat. Gut, wer hat die nicht? Kind, wer die nicht hat. Du darfst mir nicht Todesliste drüber schreiben. Ja, das stimmt. Ja. Was hier das eigentliche Thema ist und was der Grund und die Ursache und Anlass für eine Aktuelle Stunde sein müsste, anstelle dieser, wären die Äußerungen zum Beispiel von Herrn Kurio und Hartwig Mittwoch dieser Woche in diesem Parlament. Das war der Tiefpunkt und die größte Schande, die die Bundesrepublik in diesem Hause erlebt hat. In einer Woche, in der wir erinnern an die Opfer, in der wir erinnern an die Morde, an den NSU, an Hanau, an Kassel, sollten wir nicht reden, bei allem Verständnis, über diese ziemlich unwichtige Konferenz der Linken in Kassel, sondern wir sollten reden über die Kasseler Erschießung, Halit Yozgat, den Verfassungsmann Andreas Temme. Wir sollten reden über Kubaschik, über Şimşek und all die Toten. Wir sollten hier aktuelle Stunden veranstalten im Sinne und im Gedenken an die Opfer. Denn wenn wir hier alle von der CSU bis zur Linken bei allen Differenzen nicht zusammenstehen, geschlossen wie eine Wand für diese Demokratie, dann werden wir diese Demokratie gemeinsam an die Wand fahren und jubeln wird die AfD. Vielen Dank. Ja, ist ja dann im Endeffekt das Gleiche, was die Tante auf der Konferenz eben gesagt hat. Wir brauchen diese Mauer da. Und da müssen alle mitmachen, ja. sonst haben wir alle irgendwie nicht mehr lang zu leben. Ja, und ich verkneife mir jetzt mal einen Witz über Zusammenstehen an der Mauer. Komm, hau raus. Ja, warum Frau ist Kipping da unten ein Amthor 2? Der sah so aus. Gehen wir nochmal zurück. Das ist er hier, oder wie? Ich bitte nicht. Nein, der, oder? Der ist schon ein bisschen älter, der. Der Anzug ist blau, ne? Deswegen, ja, haben wir glaube ich auch so einen. Tja, das war jetzt die Entschuldigung von Frau Kipping, weil sich der Herr Rexlinger nicht getraut hat. Da musste eine Frau vor. Herr Kipping, Fraktion Die Linke. Meine Damen und Herren, ich beginne mal damit, vor der eigenen Haustür zu kehren. Bei der Gewaltfrage darf es keine Unklarheiten und keine Ironie geben. Für demokratische Linken kann es da nur eine klare Haltung geben, Gewaltlosigkeit. Und deswegen war der viel zitierte Wortwechsel in Kassel ein großer Fehler. Und Bernd Rixinger hat es selbst als Fehler bezeichnet und er hat ausdrücklich um Entschuldigung gebeten. Und wer Bernd Rixingers Lebensweg kennt, wer seine Auseinandersetzung mit Dogmatismus kennt, der weiß, dass er diese Entschuldigung sehr ernst meint. Na dann. Wie kann er denn auf der einen Seite die Entschuldigung sehr ernst meinen und auf der anderen sich in dem Video, das wir gerade gesehen haben, über eine lebendige, offensive Diskussion auf der Konferenz freuen? Also entweder oder. Wir Linken müssen damit umgehen, dass alle unsere Äußerungen auch immer im Lichte der Verbrechen gesehen werden können, die im Namen des Sozialismus vergangen wurden. Das ist unsere historische Bürde. Und im Wissen um unsere historische Bürde möchte ich heute zu dem Thema Mauertote und SED-Unrecht Folgendes ganz deutlich sagen, weil Sie das immer wieder anrufen, um die Hufeisentheorie zu begründen. Oh. Dass Menschen beim Versuch, ein Land zu verlassen, ihr Leben riskieren mussten oder sogar verloren haben, ist großes Unrecht. Und nun könnte ich es mir leicht machen und sagen, also ich war damals 11 Jahre, als die Mauer fiel. Ich könnte es der Linken leicht machen und sagen, mindestens 80% der Linken waren garantiert nicht SED-Mitglieder, weil sie zu jung waren oder viel später eingestiegen sind. Aber ich möchte es mir und der Linken nicht leicht machen, weil man mit einer historischen Bürde einfach nicht leichtfertig umgeht. Und deshalb bitte ich heute im Namen der Linken alle, die unter der Mauer gelitten haben, erneut um Entschuldigung. Ja. Ich bitte alle, deren Familien auseinandergerissen wurden und die Angehörige verloren haben, um Entschuldigung. Und ich bitte alle, die bespitzelt wurden, um Entschuldigung. Ich habe es in der Vergangenheit gesagt, sage es heute und werde es auch in Zukunft sagen. Für dieses Unrecht gibt es keine Rechtfertigung. Also ich finde das Maß. Kein Mensch sollte beim. Das Maß ihrer Identifizierung mit der DDR ist schon ein bisschen erstaunlich hoch. Also, hätte ich nicht gedacht, dass sie das so sich anziehen, den Schuh. Hätte ich jetzt auch nicht nötig angesehen, aber gut. Beim Versuch, ein Land zu verlassen, sein Leben riskieren müssen. Diese Erkenntnis gilt nicht nur beim Blick zurück auf die DDR, die gilt auch heute und überall. Und deswegen ist unerträglich, was sich aktuell an der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei abspielt. Hier werden Menschenrechte mit Füßen getreten. Im Titel dieser Stunde geht es um die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und deswegen frage ich die FDP, sind Sie wirklich der Meinung, dass Sie in den vergangenen Wochen alles getan haben zum Schutz der Demokratie? Wie war das denn am Mittwoch, als mit Björn Höcke ein Faschist für das Amt des Ministerpräsidenten antrat? Wenn Höcke Ministerpräsident geworden wäre, hätte er womöglich einem Holocaustleugner die Oberaufsicht über die Gedenkstätte Buchenwald und über die Lehrpläne in den Schulen übertragen. Und was tat die FDP in dieser Stunde der Entscheidung? Sie verweigerte sich der Abstimmung. So sieht der Einsatz der FDP für die Demokratie aus. Ja, Katja, irgendwie, es hat ja ganz gut angefangen, aber irgendwie bist du wieder ins Lala-Land abgerutscht, sage ich. Ja, man muss dazu übrigens auch nochmal sagen, zur Einordnung, dass das ja mit diesen Wahldurchgängen da im Thüringer Landtag jetzt so läuft, dass sie in diesem ersten und zweiten Wahlgang kannst du quasi nur für einen Kandidaten stimmen oder dich enthalten. Und erst in diesem dritten Wahlgang gibt es dann halt die Möglichkeit, auch mit Nein zu stimmen. Und in diesem dritten Wahlgang ist ja Herr Höcke gar nicht mehr angetreten. Und insofern, ja, gab es da, also ist jetzt quasi das, was sie jetzt aufregt, die Tatsache, dass die dann nicht jetzt den Linken hier Herrn Ramelow dann gewählt haben. Das ist das, was der Demokratie nicht zuträglich ist. Und was Herrn Höcke eventuell ermöglicht oder whatever. In Thüringen bemüht sich ja auch gerade der Herr Günther um den Vorsitz der Fraktion der Linken. Der Herr Günther ist Ex-Stasi-Mitarbeiter und war Offizier bei den Grenztruppen. Aber klar, also der Höcke hätte einen Holocaust-Leugner installiert. Ihr installiert halt einen Stasi-Offizier. Super. Und da ich für eine kritische Auseinandersetzung mit linker Geschichte wirklich streite, frage ich CDU und FDP, sind Sie eigentlich wirklich zufrieden mit der Aufarbeitung Ihrer eigenen Geschichte? Wissen Sie, mein Großvater war in der Blockpartei LDPT, die sich mit der FDP vereinigte. Mir kann niemand erzählen, dass alle Blockparteimitglieder systemkritisch waren. So manche entschied sich nämlich auch dafür, weil es einfach nur förderlich für die Karriere war. Und aus diesem Hintergrund hat sich die Ost-CDU 89 zu Recht unter dem Motto »In der Wahrheit leben« eine kritische Reflexion über ihre eigene Rolle angefangen. Doch dies wurde jäh abgebrochen, als es zum Anschluss an die West-CDU kam. Das Angebot der West-CDU lautete einfach, wer zu... Katja, darf ich dich mal kurz unterbrechen? Ich hätte mal die Frage. Wie viele Leute von der CDU, die da früher in irgendwelchen Blockparteien waren, sind denn heute in der Meinung, dass man irgendwelche Leute erschießen sollte? Oder nur ins Arbeitslager stecken? Und niemand identifiziert sich so mit der SED und mit der DDR wie die Linkspartei, dass sie sich hier für Mauertote entschuldigen muss. Das würde der Angela Merkel nie einfallen, sich dazu genötigt zu fühlen. Ja. zu uns kommt, steht automatisch auf der richtigen Seite. Der muss sich nicht mit seiner Geschichte auseinandersetzen. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte wurde ersetzt durch eine pauschale, scharfe Abgrenzung gegen alles Linke. Und ich frage Sie, ist eine pauschale Abgrenzung gegen alles Linke wirklich der Ersatz für eine ausreichende Aufarbeitung der eigenen Geschichte? Und ich frage Sie, ist eine Verteufelung von allem Rechten wirklich der richtige Weg für eine Aufarbeitung der eigenen Versäumnisse, Frau Kipping? Ich meine, nur wer seine eigene Geschichte nicht kritisch aufarbeitet, kann für die Zukunft kaum richtige Schlüsse ziehen. Und das gilt für... Sagt diejenige, wo auf der Strategiekonferenz gesagt wird, ja, Parlament, es ist für die Kameras und so. Und das ist ein ganz Kram. Heute noch. Hast du den Zuruf gehört? Da muss auch mal was draus lernen können, meinte einer. Für uns alle. Für die Linke, aber eben nicht nur. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Kipping. Eine Sache noch zu dem Rixinger, weil ich das nicht so ganz verstanden habe. Sie meinte ja am Anfang, man solle dem Rixinger gerade nichts vorwerfen, weil er sich immer so gegen Dogmatismus eingesetzt hätte. Also der ist ein Banker aus Baden-Württemberg, der ein Gewerkschaftler in der Bausparkasse war, bis er in die Politik gegangen ist. Gegen welches Dogma hat er gekämpft, frage ich mich da. Und das Dogma des Bausparens. In Wahrheit soll man enteignen. Spare, ab ins Gulag, oder was? Ja, nee, schaffe im Gulag. Der war da auch nur, um zu sehen, was die Reichen machen mit dem Geld. Sparkasse. Schaffe Mauer baue, wo man dann die Erschießungen dran veranstalten kann. Er wollte, dass die Leute ein schönes Haus bauen, damit er es dann enteignen kann. Ja, und noch bekloppter als die Linke ist die MLPD, die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands, die vor ihrer Zentrale in Gelsenkirchen jetzt eine Statue aufstellen will. Die hat man eigens aus Tschechien importiert. Früher stand sie mal, glaube ich, irgendwo in Russland, dann lag sie in Tschechien rum. Ja, die Stadt hat versucht, das zu verhindern, weil es auf dem Grundstück der Zentrale da auch ein Gebäude gibt, das halt denkmalgeschützt ist und das, die Statue würde halt das Erscheinungsbild stören. Allerdings hat die Stadt mit dieser Argumentation verloren und so wie es aussieht, kriegt Gelsenkirchen dann jetzt bald ein Lenin-Denkmal. Große Klasse. Voll gut. Das ist das, was Gelsenkirchen auch braucht, glaube ich. Ist der auch pink und hat eine Gitarre in der Hand? Nee, wir sehen ihn ja hier. Der ist klassisch, sag ich jetzt mal vor. Vielleicht malt ihm einer so ein Bild von My Little Pony auf dem Rücken. Wegen MLPD, ne? Die Partei hat das übrigens kommentiert, das Gerichtsurteil mit wenigen Wochen vor seinem 150. Geburtstag hat Wladimir Iljitsch Lenin noch einmal einen großartigen Sieg davongetragen. Und die MLPD ist ja auch eine sehr seltsame Partei, weil die ja weiterhin in Deutschland von 2 oder 3 privaten Großspendern quasi komplett finanziert wird fast und teilweise halt auch wirklich große Veranstaltungen organisiert, nicht nur für Parteimitglieder, sondern für die Öffentlichkeit. Und dann sind die internationalen Connections von den, zu den kurdischen Bewegungen der Türkei auch sehr seltsam. Also die sind sehr, Kurdistan muss anerkannt werden und so unterwegs. Eine sehr seltsame Partei. Die MLPD in Stuttgart, die war auch immer mit Kuchen und Kaffee ausgerüstet. Bei voll vielen anderen linken Veranstaltungen musstest du selber dein Essen bezahlen und bei der MLPD gab es immer Kuchen und Kaffee kostenlos. Ja, vor dem letzten Bundestag oder Europawahlkampf hatte ich ja ein paar Parteien mir genauer angeguckt und gerade die MLPD hatte wirklich in Innenstädten, in mehreren Großstädten einfach richtige Bühnen aufgebaut und Tische mit kostenlosen Kaffee und Kuchen für hunderte von random Leuten so. Ja, und dann habe ich herausgefunden, dass das nur so ein paar Privatpersonen alles finanziert hat. Fantastisch. Warum kommen denn da auch hunderte Leute? Ja, das bei kostenlosen Kaffee und Kuchen. Ach so. In Schwaben. Ja. Zum Beispiel in der Essener Innenstadt, ne, mit Bühne und so Bierbänke, Bierzelte, kostenlose Musik und, ne, ob jetzt alles Essen kostenlos war, weiß ich nicht, aber ne, allein für die Musik kommen die Leute her. Hier haben wir dann das gleich das nächste, die FDJ. Wusste gar nicht, dass es die noch gibt, aber die gibt es noch. Die hat in Zwickau demonstriert unter dem Motto: 30 Jahre sind genug, Revolution und Sozialismus. Also 30 Jahre sind genug, damit meinen die, seit die Mauer gefallen ist. Sie haben sich jetzt lang genug hier bei frischer Luft und Meinungsfreiheit aufgehalten. Und jetzt möchten sie doch gern wieder zurück in ihr miefiges Land hinter der Mauer oder so. Keine Ahnung, was die antreibt. Und was überhaupt Leute antreibt, in so einer Vereinigung zu sein. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, ich bin ganz froh, dass das Häuflein hier recht klein und traurig ist, weil ansonsten müsste man sich ja wirklich, wirklich Sorgen machen. Mich wundert aber auch, dass da nicht mehr schwarz gekleidete Leute ihre Solidarität bezeugt haben. Oder sind die FDJ wirklich solche Spinner? Es gibt doch noch Kommunisten in Deutschland, die es unironisch ernst meinen. Ja, bei den Linken zum Beispiel, haben wir ja gehört. Oder bei der MLPD. Also, und dieser Antikommunismus, so schlimm heutzutage. Vielleicht können die sich ja so eine Einheitspartei, so eine Linke, gründen. Gibt ja noch die People of Color und so, wie wir gerade gehört haben. Also bei der 7. Internationalen in Stuttgart, da hast du keinen kostenlosen Kuchen bekommen. Da musstest du dein Bier selber bezahlen. Wie jetzt, Bier oder Kuchen? Alles selber zahlen. Und jetzt wieder aus der beliebten Serie If You Go Rumble Low. We Go Rumble High. Ja. Hier geht es um die, jetzt nicht um die neuere Wahl von Herrn Ramelow, sondern um die Wahl beim letzten Mal, wo ja quasi ein AfD-Abgeordneter, der später dann auch in die SPD-Fraktion gewechselt ist, da quasi im Vorfeld schon angesprochen wurde, ob er nicht den Ramelow mitwählen möchte und das damals halt eben auch getan hat. Und ja, also von daher war der Herr Ramelow in den, ich denke mal, die werden, glaube ich, auch 5 Jahre da haben als Periode, war er quasi auch gewählt mit der Stimme von jemandem von der AfD, auch wenn es jemand war, der sich mit dem Höcke nicht gut verstanden hat und dann auch in die SPD-Fraktion gewechselt ist. Aber ja, wenn man das wörtlich nimmt mit dem, dass das nicht gehen würde und so, ein Tabubuch und so, ja, dann ist da schon lange Tabu gebrochen, aber ja, wir wissen ja nicht. Hat keiner gemerkt, Diffi. Hat keiner mitgekriegt. Das ist komisch. Und ich weiß nicht, ob wir das noch, haben wir das noch, dass der Vizevorsitzende des Parlaments in Thüringen von der AfD mit Ramelows Stimme gewählt worden ist diese Woche? Nee, das haben wir, glaube ich, nicht. Weil, ja. Das kommt ja auch noch dazu, ne? Also ja. wasch mich aber, mach mich nicht nass. Moment mal, eine Frage. Heißt es nicht mehr Rot-Rot-Grün, sondern Grün-Rot-Rot? Ist das die große Verwirrung oder haben sich einfach die Mehrheiten? Wahrscheinlich anhand der Mehrheiten, ja. Weil ja die aber Grünen, man sollte jetzt bei dem Thema nicht vergessen, dass die SPD das nicht wollte. Es gab schon mal so eine Konstellation, wo es gut möglich gewesen wäre. Die SPD-Mitglieder, die Basis wollte das nicht. Die Leute wollen das nicht. Ich denke aber, heute würdest du das auch mit einer Basisabstimmung durchkriegen. Ja. Das wäre einfach eine Machtoption und da ist die SPD immer dankbar. Natürlich auch, ja. Quote erraten, ne? Das ist eigentlich eine apokalyptische Vision inzwischen. Ja. Weil was würde das heißen? Das würde heißen, am Tag danach sind die Grenzen auf. Im Zweifelsfall. Am Tag danach werden vielleicht sogar schon Betriebe enteignet, wer weiß. Ja. Am Tag danach kann das Video nicht mehr abgespielt werden. Ungefähr. Nur noch ja, momentan müssen wir gegen jegliche Mehrheiten sein, sozusagen. Also, ja, so Mehrheiten, dass sie irgendwie alles entscheiden können. So, ohne die anderen rückzufragen, so ungefähr, wie sie es jetzt auch die letzten Jahre ja gemacht haben. Aber wann ist denn das letzte politische Thema mal gescheitert? Kann ich mich kaum erinnern. Naja, das ist halt das Problem an der GroKo. Ja, ja, genau. Oder an eben einer Regierung mit einer großen Übermacht sozusagen. Ja, das hier war von Abel, der ist, ja, glaube ich, ach, da ist er wieder, okay. Dann, ich habe es mir noch nicht angeguckt, dann fahre ich das einfach mal ab. Ah, das ist ein sehr wichtiges Video. Warum wollten Sie kein Teil der Gesellschaft sein? Weil dieses Angebot der Gesellschaft schwach war. Also man hat da von sehr simplen Lebensläufen gesprochen. Das war dann schon so Schule, Lehre, Ausbildung, Arbeit, Tod. Und irgendwie hatten wir andere Ideen. Nämlich zum Beispiel auch, ja, saufen oder sowas. Warte mal, nur jetzt schon durch. Weil dieses Schwann ist eine sehr wichtige Sache. Saufen ist immer gut, ey. Die ich euch nicht vorenthalten wollte. Saufen vielleicht. So wie die APPD. Introducing the Irish Antifa Project. Da gab es einen Honeypot von irischen Studenten, die mit der Antifa Shenanigans gemacht haben. Und da kommen jetzt bald Leaks und das wird interessant. Und sowas wird es in Deutschland auch öfters geben. Bewerbt euch jetzt bei uns. Wir machen dasselbe. Nein, Quatsch. Aber es wäre schön, wenn es in Deutschland sowas auch geben würde. Wir sind auch ein Honeypot für denkende Menschen. Ja. Ja, soll ich das abspielen oder wolltest du nur was zu sagen, Ebe? Ja, das Ganze ist vielleicht zu viel, aber vielleicht den Schluss abspielen. Also, wo fängt der an, der Schluss? Da, wo du bist. Also da. Die Bundeswehr. Bei unserer Recherche in den sozialen Medien stoßen wir ohne viel Aufwand auf weitere Soldaten, die ihre rechtsextreme Gesinnung ungeniert zeigen. Sie fühlen sich offenbar sicher. So etwa diese Soldatin der Panzertruppe. Wir nennen sie Jana W. In ihrem Profil benutzt sie den in der Bundeswehr verbotenen Wehrmachtsspruch Treue um Treue. Die Soldatin hat den rechtsextremen Rapper Chris Ares abonniert und vernetzt sich mit ihm. Er wird vom Verfassungsschutz beobachtet. In seinen Liedern vertritt er völkische und fremdenfeindliche Ideologien. Rapper Ares kommentiert sogar das Gelöbnis der Soldatin. Alles für Volk und Vaterland. Ihre Antwort: so und nicht anders. Jana W. verbreitet auch solche Beiträge: Heimat, Blut und Tradition. Wir berichten dem MAD-Offizier von den Fällen in den sozialen Netzwerken. Sein Urteil ist eindeutig. Solche Soldaten, die wirklich eine derartige Überzeugung haben und diese auch egal wo vertreten, sofort rausschmeißen. Patrick J. hatte den Mut, sich gegen Rechtsextreme in den eigenen Reihen zu stellen. Doch am Ende musste er die Bundeswehr verlassen, nicht sie. Er war anscheinend zu unbequem. Mich persönlich ärgert das entschieden und harte Vorgehen gegen meine Person, dass man mich als ungeeignet aus dem Dienstverhältnis vorzeitig entfernt und demgegenüber Soldaten, die einen deutlichen Bezug zum Rechtsextremismus aufweisen oder beziehungsweise sich dort auch sogar klar positionieren, dass die im Dienstverhältnis verbleiben. Ein verheerendes Signal in die Truppe. Ja, das ging um den Whistleblower halt, der da auch durch die Medien gegangen ist. Und scheinbar haben 20% der Bundeswehrsoldaten eine rechtsextreme Gesinnung. Ich dachte, ja, so Moment, Soldat wäre so eine der wenigen Sachen, die man noch Hobbys machen könnte als Rechtsextremer oder Rechter. Wird in dem Beitrag behauptet. Also. Es ist ja auch nochmal, wen ziehen denn solche Jobs an? Natürlich Uniformen, Polizei, Bundeswehr. Das sind nun mal Leute, die eher Law and Order-mäßig unterwegs sind. Also, das ist auch kein großes Wunder, ja. Und was ist, wenn jemand links ist? Ich denke mal, Linke gehen gar nicht zur Bundeswehr oder zur Polizei großartig, sondern suchen sich halt andere Wege, beruflich oder wie auch immer. Ja, mich würde interessieren, ob es wirklich einen Bezug gab zwischen der Aussage, die er getätigt hat, und der Beendigung seines Dienstverhältnisses oder ob da was anderes war. Das wurde ja hier nicht explizit gesagt. Ja, und außerdem bin ich der Meinung, das liegt einfach nur daran, dass es eine Frau ist. Ja, wenn das ein Mann wäre, wird keiner was sagen. Ne? Wird auf ne, Frauen. So sollte man das spinnen. Dann wäre es gar kein Thema mehr. Nein, doch. Oh, Satire-Partei ist eine Männerpartei. Jetzt kommt's raus. Schluss mit lustig. Auch Sonneborn steht unter Kritik. Ja, eben. Also ich meine, die Partei ist ja auch immer vorne mit dabei, wenn es um diesen ganzen Feminismus-Kram irgendwie geht. Und die haben ja auch diese Aufmachung da irgendwie Ja, also, dass jetzt zwar alle mit Krawatte rumrennen, aber die Mädchen da bei denen auf jeden Fall schon ziemlich, ja, so nach dem Motto konfrontativ irgendwie mit kurzem Rock und so. Und ja, irgendwelche Beta-Männchen und so, die das alles unglaublich witzig finden und so ein Kram. Also mich wundert es überhaupt nicht. Die Frage ist, ob das halt echt ist, ne? Ja, das oder ist immer die Frage. Ob das halt hier auch wieder nur so ein Ding ist, wo die Partei halt wieder die Leute an der Nase zieht. Nein, also ich glaube, bei Anschuldigungen gegenüber Leuten, die selber Feminismus vertreten, glaube ich, ist immer unkritisch, unhinterfragt. Also, aber auf der anderen Seite haben sie ja jetzt auch zum Beispiel gesagt, sie wollen jetzt einen Aufnahmestopp für Männer und das hört sich schon schwer nach Satire an. Dann sollten wir die Partei als die Sexpartei bezeichnen. So sind drei Leute zusammen ausgedacht, okay. Ich weiß nicht, der Partei so viel Gutes tun. Ja, das letzte hat sich doch wieder richtig parteimäßig angehört. Ich kann mich noch erinnern, wo die ihre Bundeskanzlerinnenwahl gemacht haben. Da war ja ein Kriterium ausdrücklich, dass halt, ich weiß nicht, dass sie fotogen ist oder irgendwie sowas. Ich meine. Grifterjagd? Nein. Das englische Wort für Grifter, für Leute, die nicht links und woke sind, kommt jetzt nach Deutschland. Ja, ich fühle mich schon ein bisschen eingeschüchtert von der Frau mit dem Baseballschläger. Warum leckt die da dran? Leckt die das Blut ihrer Opfer von dem Baseballschläger? Sehr martial. Bleibt logisch, meint also, bleibt im universellen Verblendungszusammenhang der bürgerlichen Logik gefangen. So wie es Juden, Pox, homosexuelle Transpersonen in der AfD gibt, gibt es Bleilo in einer proto-rechten Gamergate-Bubble. Bleilo ist nicht Gamergate, Alter. Also nicht, dass ich wüsste. Also, das ist nur die Bubble. Als die Bubble. Das Bubble so eben. Deswegen genau, er war bei uns und hat Kaugummi gekauft, das ist die Bubble. Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen und so. Ja, das ist schon so ein spezielles Hirngespinst, was er sich da zusammenspinnt. Ne? So ist das beim Griff dann. Aber die Chain von diesem Account ist ja noch besser. Was? Bleilos Sozialisierung, ideologische Prägung ist online in einer Bubble verortet, die geprägt ist von Gamergate, Medienkritik, Anti-SJW, Free Speech, Antikommunismus, Anti-Intellektualismus. Wo ja, kann ich mich anmelden? Das sind alles so Schwerverbrechen. Und Anti-Intellektualismus ist auch lustig, wenn Abel hier irgendwie jede Woche drei Bücher vorstellt und so. Und, ja, aber ja. Kann er auch schlaue Begriffe wie Grifter und bleibt logisch, ist in Wahrheit irgendwie. Keine Ahnung, bedeutet unterdrück Leute oder so, aber ganz schlaue cool. Leute schreiben noch Service-Tweet drunter oder so. Fun Fact: Der Haie-Club Canova gehört zu seinen Patreons. Das ist die Haie-Gesellschaft von ein paar Jahren vom Neoliberalismus in der AfD honigwabenalen autoritären Sozialdarwinismus gekippt ist. Allgemein bekannt. Ja, der Haie-Club Hannover, der ist allgemein bekannt. Ja, allerdings. Ich bin mit der Honigwabe verbunden, ey. Ewe, jetzt muss ich hier mal was leaken, beziehungsweise schönen Gruß an den Haie-Club Hannover. Wir kriegen zwar kein Geld von denen, weil wir ja kein Patreon haben und nichts, aber ich war mit den Herrschaften mal nach dem Gunnar Kaiser Vortrag, den sie da ausgerichtet haben, was trinken. Und von den drei Leuten, die da auf jeden Fall dabei waren, waren auf jeden Fall zwei bei der AfD. Also es gibt da schon zur AfD auf jeden Fall einen Bezug, ja. Aber ich habe mich auf jeden Fall nett mit den Leuten unterhalten und lasse mich aber trotzdem nicht von denen jetzt zum niedersächsischen Ministerpräsidenten wählen. Ich habe die Selma Hayek immer gern gesehen. Bauen die eine Hayek-Jugend auf? Mit Bleilo sozusagen als Köder? Ja, das wird mir da gar nicht. Dann würde ich ja eher so Leute wie den Krüger oder so reinzählen, ne? Diese Libertären. Ja, eben. Ist doch eher auch Libertär aber, oder nicht. Aber die echt guten Libertären sind erst die, die dann am Ende eine Monarchie fordern. Weil der Staat nur dann gut sein kann, wenn jemand so im Privatbesitz ist. Und leider ich hätte schon gerne Kaiser zurück, ja. Ach, guckt mal da. Die Jungs und Mädels von Bell Tower, dem Imprint der Amadeo Antonio Stiftung, haben das Buch gefunden von Sören Musial und Patrick Stegemann, die rechte Mobilmachung. Und natürlich geht es nicht ab, ohne dass wieder mal alles durcheinander geworfen wird und zusammengeschmissen wird. Im gut lesbaren Ton und verständlicher Sprache navigieren die Autoren ihre LeserInnen von Gamergate und der US-amerikanischen Alt-Right-Bewegung und ihren Online-Bemühungen im US-Wahlkampf über die Köpfe und Konzepte der selbsternannten neuen Rechten bis zur YouTube-Dauerbeschallung rechtsalternativer Influencer wie der vulgären Analyse oder Hagen Grell heute. Aus Hass auf Demokratie und demokratische Medien wird ein alternativer Kosmos des Hasses online aufgebaut, der viele Zielgruppen anspricht und sowohl rechtsradikale PolitikerInnen wie eben auch GewalttäterInnen motiviert und anspricht. Ja. Und es wird auch noch die Doku Lösch dich von Raik Anders empfohlen. Also. Beltauer macht das, was es am besten kann. Bullshit-Paddling. In dem Buch kommt Gamergate 27 Mal vor. Ja. Das reicht doch lange nicht, um einen Überblick zu geben. 27 Mal. Und Weltraumaffen kommt kein einziges Mal drin vor. Ja. Wir sind halt auch echt keine ordentlichen rechten Alternativen. Ja, ich habe vor allen Dingen Herrn Stegemann mal gefragt, bei Twitter, ich habe allerdings keine Antwort erhalten, wie das denn dann sein kann, dass wir hier als ehemaliger Gamergate-Kanal hier überhaupt keine Alt-Right-Sachen hier thematisieren, beziehungsweise warum wir in unserem letzten Video über in unserer Gamergate-Retrospektive überhaupt nicht über irgendwelche Alt-Right-Sachen geredet haben. Aber ich habe natürlich keine Antwort erhalten. Ja, weil wir das verstecken von den Leuten und die dann über Bleiblogisch und solche einfachen Sprüche in unseren Bann ziehen und dann holen wir erst die Böse. Ja, aber das ist der 4D-Schach der rechten Hasskrieger und Schattenarmee im Informationskrieg. Ja, das ist geil, ne? Bleib logisch, das ist menschenverachtend, das führt in den Faschismus, aber lass mal die Reichen umbringen, ach nee, nur ein Arbeitslager packen, das ist it's just a prank, bro. What we still haven't learned from Gamergate. Ich finde das Thema sehr schön. Also ich habe den Artikel, ich habe ihn sogar zu Ende gelesen. Ich schaffe das zwar nicht immer, wenn da wieder einer hochkocht, aber hin und wieder klemme ich mich halt dahinter. Robert Evans, a journalist, specializes in extremist communities and the host of Behind the Bastards podcast described Gamergate to me as partly organic and partly born of a decades-long campaign by white supremacists and extremists to recruit heavily from online forums. Ja, total. Ein dekadenlanger Plan wurde mit Gamergate umgesetzt und weiter oben im Artikel that did not keep happening, but the media insistence that it would provide a key insight into why Gamergate endured and why it ultimately concealed into the larger alt-right movement that helped fuel the election of President Trump. Oh. Gibt's irgendwas, wozu wir nicht in der Lage sind? Wir sind bestimmt auch für... Hebel? Hebel? Du bist gerade irgendwie rausgecuttet. Naomi ist unable. Ich meine, es sind Experten, die halt wirklich wissenschaftliche Artikel verfassen, die irgendwie eine Verbindung zwischen ich möchte bessere Videospielartikel haben und Donald Trump im Weißen Haus sehen. Das ist faszinierend. Und dann fragen sich die Leute, warum man den tatsächlichen Extremismus nur schwer besiegen kann, während die Leute sich an Sachen abarbeiten wie Gamergate. Also ich finde es klasse. Ja, und auch vor allen Dingen immer wieder mit diesem, wenn man das hier schon wieder hört, von wegen Bad Faith Arguments und so weiter und so fort. Ne, das ist ja alles nur wieder so dieses Ding von wegen, ja, unsere Position ist einfach per Definition richtig und jeder, der es wagt, gegen unsere Position irgendwas zu sagen, der macht das ja nur, weil er ja irgendwie die White Supremacy fördern will oder irgend so ein Bullshit halt. Ne? Also If you never really understood what Gamergate was to begin with, here's a brief refresher. In the fall of 2014, under the premise that they were angry at unethical game journalists, a lie that persists today, thousands of people in the games community began to systematically harass, heckle, threaten, and dox several outspoken feminist women in their midst, few of whom were journalists. The harassment occurred under the social media hashtag Gamergate, which is still a hotbed of debate and anti-feminist resentment today. Wäre Gamergate auch nur zu 10% so schlimm, wie ihr es beschreibt, hätten wir Dutzende Tote. Es tut mir leid. Die Targets, die gäbe es nicht mehr, wenn wir wirklich so schlimm wären, wie es in den Medien steht. Das Geilste ist, weiter unten wird auch noch vorgeschlagen, wie man den Gamergate besiegen könnte. Businesses have to learn when online outrage is manufactured. Das ist das, was ihr macht. Das ist ja geil. Ja, wenn die das lernen, dann ist aber Ende mit dem Blödsinn. Also dann. Police have to learn how to keep the rest of us safe from internet mobs. Fucking how? Zensur. Keine Ahnung. Alles wegmachen, was nicht deren Narrativ fördert, nicht deren Aktivismus nach vorne treibt, ist doch klar. Ich meine. Das, was wir haben wollen. Social media platforms didn't learn how to shut down disingenuous conversations over ethics and free speech before they started to tear their cultures apart. Was? Für ein menschliches Grundrecht sich einsetzen, das zerstört die Kultur. Das ist Kulturfaschismus, wenn man sagt, freie Rede ist wichtig. Einem Grundrecht, dem alle anderen Rechte entspringen. Weil wenn du dich nicht äußern kannst, dann ist dein Protest eh nichts wert. Ja, wow. Violence against women is a predictor of other kinds of violence. We need to acknowledge it. First they came for the woman, then they came for the gamers, then they came for the rest of us. Politicians and media must take online ironic racism and misogyny seriously. Und da ist ja, halt auch wieder nicht ironischer nicht ironischer Anti-Freiheit, Anti-Kapitalismus und so, das auf jeden Fall nicht seriously nehmen. Ja. Ja, aber das ist ja eigentlich eine Brotnik-Forderung, das Lächerliche nicht lächerlich machen. Du musst den Postillon verbieten, Spitze. Das ist ja das Lustige, psychologische Untersuchungen von Leuten, die halt in der PC-Culture, also Political Correctness, Woke-Sprech von links sich sehr wohlfühlen, die sind nämlich schlechter in verbaler Kognition. Die haben Probleme, Zweideutigkeit zu erkennen und sehen deswegen dann die kleinsten Beleidigungen, die als Banter, als Jokes gemeint sind, als eine aktive Bedrohung und drehen dann durch. Aber wenn du geistig eingeschränkt bist bei der Verarbeitung von Wörtern, finde ich das nicht gut, dass sich der Rest der Gesellschaft daran zu orientieren hat, dass du nicht in der Lage bist, Klartext zu lesen. Also nicht bewusst sein wahrscheinlich, ne? Und vor allem, ich will es nochmal herausstellen, Businesses have to learn when online outrage is manufactured. In dem Vox-Artikel. Ja, und es heißt ja immer so, dass es so aussieht, als hätten die alle nur was gegen die Meinung und würden sich einzeln dann dagegen äußern. Aber in Wirklichkeit wäre das ja alles gemacht und durch Netzwerke und so weiter initiiert. Ne? Und vor allem, es wurde ja auch versucht, diese Erschießen-Gulag-Geschichte als, das ist ja ironisch gemeint gewesen, das war ja ganz klar humorig und so. Also, da sollten die Medien mal genauer hingucken, damit die das auch erkennen können. Actually, it's about neo-reactionary populist forced generational mimetic warfare for 4D chess for the soul of democratic governments. Genau. Yes. Maximum vorlesen. Danke liebe. Und danke, liebe Marien Jasper, für Ihre starken Worte auch in Richtung AfD. Das hat die FDP, für die ich immer große, das ist die FDP, für die ich immer große Sympathien hatte. Glaube ich nicht. Halte ich für ein Gerücht. Aber er hat sich offensichtlich direkt auf ihre Seite geschlagen. Ne? Ja, genau, er hat sich nämlich auf ihre Seite geschlagen. Mit Gewalt gibt es nicht nur offline. Nee, Gewalt gibt es nur offline. Tut mir leid. Prominente Beispiele aus Berlin wie Renate Künast oder Safsan Çebli zeigen, wie enthemmt, gewaltverherrlichend und rassistisch digitale Gewalt mittlerweile ist. Im Netz wird teilweise gezielt versucht, Frauen still zu machen. Also 1:1 immer wieder dieses Getrommel von wegen so, ja, und das ist ja nur, weil die Frauen sind und tralala und überhaupt nichts. Wenn man so eine Künast-Tröte abstellen könnte, ey. Überhaupt nichts. Und ich kann mich vor allen Dingen noch erinnern, ist mir diese Woche wieder eingefallen, an diese Debatten damals ums Netz.dg, als die Künast sich im Bundestag hingestellt hat und gesagt hat, ja, für uns machen wir das ja nicht. Wir können das ja ab, so, aber die Leute da draußen, ne, die haben ja das Problem mit dem ganzen Hass im Internet. Ja, ja, ja. Ne? Ja, die Strafen sind jetzt am schlimmsten angezogen worden für Politikerbeleidigungen. Ja. Also, ja, so ist es. Ich meine, man hat die FDP ja auch lang genug geprügelt, damit sie jetzt endlich Kreide frisst. Und das, ja, aber die Frau Jasper Winter brauchst du nicht prügeln. Das ist ja auch die Dame, die hinter diesem grauenvollen Antrag da stand von dem letzten Bundesparteitag letztes Jahr mit der Emanzipation, da wo sie so ziemlich jeden linken Talking Point da irgendwie eingebaut haben von, dass man die Frauen für alles interessieren muss und dann mit Tamponsteuer und diesem ganzen Bullshit halt. Das war von Eva, habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Soll ich das mal abspielen oder kriegen wir dann einen Strike oder irgendwas? Ja, das beste Video müssen wir angucken, bitte. Ich liebe die Frau. I was sitting in Los Angeles in my beautiful office of my own late night talk show. Soon I would be driving my hybrid car to my beautiful fucking home to kiss my two beautiful and healthy children and my husband who had taken the year off to parent so I could focus on my career. And I have all of this, all of it, because oh, yeah. I was allowed bodily autonomy at 15. I will not be shamed into being quiet. We will not be shamed into being quiet, never again. I will never stop talking about my abortion or my periods or my experiences in childbirth, my episiotomies, my yeast infections, or my ovulation that lines up with the moon. Spitze. Wie sagt der eine Bundestag heute? Ich fand's klasse. Argumente misst man nicht in Dezibel? Scheinbar doch. Ich fand's klasse. Ich wollte es euch einfach nicht vorenthalten. Ich hab Gänsehaut bekommen von der tollen Rede. Ich fand's einfach gut. Ja, gut. Als ich das Video angeguckt habe, dachte ich mir, habe ich mich früher so angehört, weil früher habe ich ja auch noch mehr rumgebrüllt. Also wenn ihr mal 2016 euch die Streams anguckt, da ist ein Abel am Upragen, Alter. Hast du aber nicht von deiner Yeast Infection oder deiner Abortion gesprochen? Ja, das stimmt. Period. Ja, jetzt kommt auf jeden Fall wieder ein bisschen was Professionelleres. Wir begeben uns mal wieder in den Bundestag. Und ich möchte euch einfach mal, wenn ihr jetzt dieses Video seht, mal bitten, einfach mal so im Kopf mitzuzählen, wie oft da jetzt irgendwie gefordert wird, dass der Staat irgendwie den Leuten macht, dass sie andere Dinge richtig und wichtig finden und mit ihrem Leben irgendwie anstellen. Einfach mal so im Kopf mal mitzählen. Deutschen Bundestag, Reduzierung von Bauvorschriften, Kohleausstieg, Bundeswehreinsatz im Mittelmeer. Das sind einige Themen, die dort heute debattiert werden. Aber zunächst geht es heute Morgen um den Internationalen Frauentag. Das heißt, es geht um die Bestandsaufnahme der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Erhard Schärfer ist für uns im Deutschen Bundestag. Erhard, wie fällt denn diese Bestandsaufnahme in Sachen Gleichberechtigung im Jahr 2020 aus? Da bin ich ganz gespannt gleich in der Debatte. Ab 9 werden wir das ja hören. Und ich bin der großen Vermutung, dass es sehr unterschiedlich ausfallen wird, je nachdem, wen man hört. Aber wie gesagt, da werden wir reinhören in der Debatte, in die Debatte gleich um 9, den Weltfrauentag. Vielleicht das noch vorab. Den gibt es seit 1911. Seit 1921 findet er am 8. März statt. Und in der Tat, es war vor allem die Forderung nach dem Frauenwahlrecht, als das Ganze angefangen hat und betont worden ist. Und mittlerweile geht es um den ganz großen Bereich, um die Gleichstellung in Gesellschaft, in der Arbeitswelt, aber natürlich auch in der Politik. Zum ersten Mal debattiert im Bundestag wurde, das habe ich nachgelesen, 1995, also relativ lange nachdem der Weltfrauentag installiert worden ist. Und damals war Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth. Das Ganze ausgelöst hat eine interfraktionelle Frauengruppe, dass es überhaupt debattiert worden ist. Und Rita Süssmuth hat damals gesagt, wird Zeit, dass wir Fakten schaffen, dass wir auch Quoten schaffen, denn das Ammenmärchen, dass sich alles von alleine ändert und nur durch Qualität und Qualifikation, das glaube sie schon lange nicht mehr. Jetzt sind wir. Bist auf jeden Fall schon mal wieder Scheiße zu verdanken gehabt. Und das fängt auch schon mal geil an, ne? Also ja, das hat viel zu lange gedauert und dann kam endlich eine, die gesagt hat, oh, wir schaffen aber gar nichts, das müssen wir endlich hier komplett mal alles hier quotieren und so. 25 Jahre weiter in der Zeit, aber nicht in der Gleichstellung, sagen zumindest viele. Also es gibt noch einiges zu tun und einiges zu diskutieren. Und wir fangen damit jetzt gleich auch schon an, vor dieser Plenarsitzung im Deutschen Bundestag. Ich freue mich, dass Sie bei mir sind. Nicole Bauer ist frauenpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion. Guten Morgen Ihnen. Und Sönke Rix hat eine ähnliche Funktion bei der SPD-Fraktion. Da ist er nämlich Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Familie, Frauen, Senioren, Jugend. Die Reihenfolge stimmte jetzt nicht, aber alles drin. Wir haben das verkürzt auf Frauen- und Familienpolitischer Sprecher. Frau Bauer, in deutschen Schulbüchern, in aktuellen wohlgemerkt, tauchen Frauen fast nie als Unternehmerinnen, Gründerinnen oder Managerinnen auf. Wer hat versagt? Die Politik, der Markt oder die FDP? Die Schulbuchverlage. Insgesamt ist es sicherlich eine Aufgabe der Gesellschaft, dass wir das auch stärker, die verschiedenen Rollen der Frauen sichtbar machen. Kinder, Jugendliche werden in Büchern, Schulbüchern zum Teil einfach auch an Rollenbilder herangeführt. Und ich finde, da besteht die Notwendigkeit dessen, dass man dort auch entsprechend diese Chancengleichheit auch abbildet. Ja, aber jetzt, wie gesagt, nach 25 Jahren. Nach Kinder werden herangeführt. Dazu kann ich euch eine Geschichte erzählen. Ich habe meiner kleinen Tochter, die ist 3 Jahre alt, also 2 Jahre alt war, hat sie ein Polizeiauto geschenkt bekommen. Polizeiauto. Das hat sie genommen und hat das Polizeiauto zugedeckt und in die Wiege gelegt. So. Das sind die Rollenbilder, die als psychologische Kriegsführung auf meine 2-Jährige eingeführt worden sind. Durch die böse Gesellschaft, die Rollensachen so ganz böse macht. Ich halte es nicht aus, Alter. Ja, es ist skrupellos. Ich habe die Woche noch so einen psychologischen Vortrag von so einem Psychologen gehört. Und er meinte, es gibt so nach neuen Untersuchungen 300 Eigenschaften ungefähr, die man so festlegen kann. Und wenn man die dann alle ungefähr auf männlich-weiblich taxiert hat, oder wenn man auch eingeschätzt hat, wie viel davon eben weiblich ist oder männlich oder eben wer davon was hat, dann weiß man schon, dann hat man so ein Set an Eigenschaften, die dann männlich und dann weiblich sind eben mehr. Das ist nicht eindeutig, natürlich, aber es ist auch irgendwie schon erkennbar. Im Parlament damals noch in Bonn das Ganze thematisiert und angestoßen hat, scheint nicht viel passiert zu sein. Herr Rix, gibt auch durchaus viele sozialdemokratische Kultusministerinnen und Kultusminister hat es gegeben in den vergangenen Jahren. Wieso achtet da niemand drauf? Weil Schulbücher sind ja zulassungspflichtig, da muss ja jemand drüber gucken. Weil sich das, was sich in der Politik erst langsam durchgesetzt hat, jetzt erstmal in der Wirtschaft auch durchsetzen muss, in der Politik ja auch noch nicht komplett durchgesetzt hat und schon gar nicht in der Gesellschaft vollkommen angekommen ist, dass es tatsächlich eine Selbstverständlichkeit ist. Und wenn wir uns die Vorstände und Aufsichtsräte von großen Unternehmen angucken, dann sind es ja auch überwiegend noch immer Männer und das muss eben auch politisch geändert werden und gesetzlich geändert werden. Die Diskussion ist ja nicht neu. Sie sagen beispielsweise als FDP, es muss ein Kulturwandel her. Sie haben eben auch angedeutet, es muss sich was bewegen. Irgendwie, wie soll sich was bewegen und wie kann sich denn was bewegen? Und wie können Sie als Politiker denn da dann tätig werden? Denn an dem Beispiel Schulbücher, was ja nur ein wirklich kleines... Die Frauen nicht mal machen, was sie Bock drauf haben? Faktisch nichts. Man muss irgendwelche Vorschriften reinkommen, die müssen dahin und dahin. Die sollen aber machen, was sie Bock drauf haben, meine Güte. Wenn sie Krankenschwester sein wollen, um Gottes Willen, warum denn nicht, meine Güte? Ich hoffe das einfach nicht. Naja, es ist ja auch so eine politische Arbeit, die dann bezahlt wird, ne, auf Dauer. Bringt das ja auch was ein, sozusagen, für die entsprechenden Leute. Das Beispiel der Schulbücher zeigt ja, dass wir noch so großen Handlungsbedarf haben. Ein Kulturwandel halte ich für zwingend notwendig, weil es ja auch viele junge Männer gibt, die auch... FDP, ein Kulturwandel halte ich für zwingend notwendig. Ist das Kulturliberalismus? Nein. Gutes Standbild übrigens, auch. Chris. Auch gerne Elternzeit. Nein, aber ernsthaft. Nein, aber was sie ist, ist eine ordoliberale, die gramscianische, marcusianische kulturelle Hegemonie der Linken weiterhin aufgebläht sehen will. Und das feiert sie gerade. Also was anderes macht sie nicht. Wo ich mich frage, wie das bei einem FDPler zustande kommt. Aber gut, ja, so. Läuft. Darf jeder so sein, wie er will. Ich hätte gute Gründe dagegen, aber ja, Meinung ist kein Wunschkonzert, leider. Was ja nur ein wirklich kleines ist, sieht man ja, es tut sich faktisch nichts. Ja, aber genau das Beispiel der Schulbücher zeigt ja, dass wir noch so großen Handlungsbedarf haben. Ein Kulturwandel halte ich für zwingend notwendig, weil es ja auch viele junge Männer gibt, die auch gerne Elternzeit nehmen würden und es immer noch zum Teil in Unternehmen negativ angerechnet wird. Kulturwandel bedeutet, dass beides, dass Familie und Beruf frei wählbar sind und gemeinsam vereinbar sind. Und ich möchte, dass Deutschland zu Chancen verwirklichen wird. Und das ist ein großes Thema, was wir immer noch nicht zufriedenstellend haben. Also ich meine, es ist ja, sag doch mal erstmal. Anekdotische Evidenz, aber in meiner Umgebung nehmen fast alle Väter Elternzeit. Also so weit verbreitet kann das mit den Nachteilen im Beruf nicht sein. Ja, erstens das und zweitens ist es halt auch Mutterschutz. Ja, und, ja, und es reicht halt auch wieder alles nicht. Ne? Also sie sind ja halt erst glücklich, wenn du wirklich halt ja dieses ganze Ding weg hast eigentlich mit der Teilzeit und dem ganzen Zeug und diese ganze Vereinbarkeit, von der da geredet wird, die bedeutet ja im Endeffekt nichts anderes als, die Frau muss halt 100% in der Arbeit stehen im Endeffekt. Und dieses ganze Zeug drumherum und so, das muss alles geregelt werden mit Fremdbetreuung und so weiter und so fort. Und dann sind die erst glücklich, weil ansonsten hast du ja einen Unterschied, ne? Dann hast du ja unterschiedliche Bezahlungen und Rente und das ganze Zeug. Und das kann ja nur daran liegen, dass sie da, weil wollen können die das ja nicht wollen, weil in der Theorie ist es ja natürlich so, dass die Frauen natürlich auch alles dafür machen wollen, dass sie da gleichberechtigt sind und ja nicht irgendwie Vorteile da irgendwie haben wollen oder so. Und deswegen muss es ja irgendwo dann halt hapern und es hapert dann halt eben daran, dass sie ja von einem abgehalten werden, weil die sich ja nie im Leben da irgendwie für entscheiden würden, dass sie kürzer treten wollen, dass sie sich mehr um ihre Kinder kümmern wollen und so und die nicht andere Leute ihre Kinder erziehen lassen wollen und solche Dinge und sich auch nicht eine entsprechende Partnerwahl schon haben mit einem Mann, der ausreichend Geld verdient, dass sie da halt eben nicht so viel wie möglich irgendwie arbeiten müssen oder so. Ja, das ist ja sicher richtig, aber die Regeln sollten ja irgendwie trotzdem gerecht sein. Und wenn es jetzt so ist, dass man wegen man sich bei einer Firma vorstellt und dann sagt, ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, ein volles Jahr Elternzeit zu nehmen, zum Beispiel. Dann können sie den wieder wegschicken und er hat keinen Mutterschutz. Aber wenn eine Frau das macht, dann hat die Mutterschutz und kann deswegen nicht weggeschickt werden. Das heißt, da ist schon mal ein großer Unterschied drin, einfach auch in der Möglichkeit, das anzunehmen oder das für sich auch realistisch so einzuschätzen, dass man das machen könnte. Das ist doch gar nicht der Fall für Männer. Also da ist eine Schieflage drin, die so reingebaut wurde auch und da beschwert sich keine Feministin drüber offensichtlich. Ja, naja, an der Stelle, da reden sie ja schon viel drüber, aber das geht dann für mich halt eher in die Richtung, so nach dem Motto, du musst den Männern so einen dicken Stein ans Bein binden. Und nicht um das Problem. Das Problem heißt nämlich die Ausfallzeiten beim Arbeitgeber. Ne? Ja. Wenn er die minimieren möchte, dann kann er es nur dadurch, dass er einen Mann anstellt. Ja, und das ist halt eben an der Stelle halt eben auch wieder dieses Ding, mit von wegen, die reden da zwar viel von Partnerschaft oder so, aber dass es halt im Endeffekt dann sowieso auch wieder so entschieden wird, partnerschaftlich, dass die Frauen da halt nicht sagen so, ja, ich will sie irgendwie arbeiten gehen, bleib du mal hier oder so. Das ist so, ja klar. Das ist halt eben auch wieder so, ja. Und das habe ich eben schon verstanden. Sönke Rix ist gleich auch wieder dran, schon ganz ungeduldig. Aber wie soll es passieren? Wie soll es vorankommen? Ich bleibe noch mal dabei und bin noch ein bisschen hartnäckig und vielleicht auch ein bisschen zäh oder lästig. Aber das Problem, die Problematik, die ist ja nicht gerade erst in diesem Jahr entdeckt worden, sondern ich komme noch mal drauf zurück, 1911. Der erste Frauentag hat irgendwie auf die Problematik schon hingewiesen. 95 Rita Süssmuth im Bundestag auf die Problematik bei uns im Land. Da hätte doch längst mehr Bewegung sein müssen. Deswegen, es waren jetzt zu viele Fragen auf einmal. Wie wollen Sie diesen Kulturwandel in Gang kriegen? Also ich möchte allein schon auf die Herausforderung hinweisen und dann auch gemeinsam, wir als Politik sollten vorangehen, dass wir im Bundestag beispielsweise die Strukturen schaffen, die Frauen auch tatsächlich den Weg in die Politik ebnen. Strukturen meine ich nicht nur Listen, sondern da meine ich vielmehr den Ablauf, den Arbeitsalltag, die Effizienzkriterien. Effizienz und Effektivität. Also zum Jagen getragen werden müssen. Aber so. Wirklich, ich verdiene nur 12.000 Euro im Monat, musst du doch keinen hintragen. Das kann doch nicht sein, dass man das anbieten muss. Das, was alle anderen normal hinbekommen, als eigenständig, eigenverantwortlicher Mensch, sich das selber einplanen, weil man im freien Land lebt, das kriegen Frauen nicht hin. Die brauchen eine extra Rampe, weil sie minder befähigt sind. Das hat sie gerade gesagt. Also sozusagen der Sexismus der niedrigen Fähigkeit, was auch immer, wie man es nennen will. Der Gutwillige. Weil ich melde mich dann auch als Transfrau an und dann möchte ich gern auch eine Rampe haben und eine Rolltreppe dafür, dass ich gut nach vorne komme, weil dann bin ich halt auch weiblich. Läuft. Also easy. Also. Rolle, auch für mich. Und ich sehe das gerade in der Politik fehlt das extrem, aber auch in anderen gesellschaftlichen Belangen. Und wir sollten uns auch über neue Arbeitsformen unterhalten. Für einen Tandem, Jobsharing, all das, das sind Punkte, die man im Unternehmen, in Ministerien, aber auch in der Politik angehen kann. Man könnte, warum hat man noch nicht? Ich finde, man müsste sich nicht nur unterhalten und wir haben uns auch nicht nur unterhalten, sondern wir haben auch Regelungen getroffen. Wir haben gesetzliche Regelungen getroffen, zum Beispiel, dass es mehr Unternehmerinnen in Führungspositionen gibt. Das ist ja nun mal Fakt. Vielleicht ist es in Schulbüchern noch nicht angekommen, hat aber vielleicht auch ein Problem, weil die Kultusminister insgesamt zu lange ihre Schulbücher nicht ausgetauscht haben. Aber in der Gesellschaft ist es schon eher angekommen, in der Wirtschaft, denn wir haben ja verbindliche Quoten beispielsweise für Aufsichtsräte eingeführt und dadurch auch mehr Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft geschaffen. Aber das geht nur gesetzlich und nur politisch und nicht mit Appellen. Ja. Wenn man Sie mal rausnimmt, Sie sind ja eigentlich ein schönes Beispiel, was nach wie vor passiert. Sie sind aus der Wirtschaft gekommen, Sie sind Ingenieurin, Sie waren beim großen Autobauer in Süddeutschland. Man könnte meinen, Ihre Expertise in Sachen Wirtschaft, Technik, technische Prozesse würde auch von der FDP-Fraktion irgendwie nachgerade aufgesogen werden wollen. Irgendwie stattdessen sind Sie, ich sag mal, wirklich, sind Sie frauenpolitische Sprecherin geworden? Warum nicht in dem Gebiet, wo Sie Expertise haben, irgendwie dem anderen wahrscheinlich auch, aber warum, ne, das ist ja ein schönes Beispiel. Ich habe eigentlich mehrere Ausschüsse. Ich bin frauenpolitische Sprecherin, ich sitze im Ausschuss Landwirtschaft und Ernährung, weil dort meine Wurzeln liegen und ich sitze im Ausschuss Wirtschaft und Energie. Somit, man muss sich manchmal auch fokussieren. Uns war es wichtig, dass wir ein Frauenbild abgeben, das auch in der Gesellschaft vorfindet, dass Frauen Technik können, MINT erfahren sind, dass sie ihr Leben meistern können und dabei auch Familie vereinen können im späteren Verlauf. Will ich aber Frau Bauer mal zur Seite springen. Ich finde es so unglaublich herabsetzend von Frauen in ihrer Fähigkeit, selber Dinge zu erreichen. Ich finde das sexistisch, was sie da gerade machen, um ehrlich zu sein. So wie die über Frauen reden, wie als ob es behinderte Kinder wären. Vielleicht würden keine Ahnung machen, wenn das nicht so viele Arbeitsplätze erhalten würde. Ja, im Endeffekt ist es auch alles widersprüchlich. Ne? Also ich meine, die Sachen, die er da gerade gesagt hat und was sie dann halt angefangen hat, ist ja richtig. Ne? Die Frau ist ja nun mal Ingenieurin und so. Und aber irgendwie scheint sie halt der Meinung zu sein, dass das aber nicht reicht, so dass man genauso viele Ingenieurinnen braucht wie Ingenieure. Und dass das alles so sein sollte und wenn es nicht so ist, dann läuft irgendwas falsch. Ne? Also ich weiß es nicht, warum sie, wie sie da drauf kommt. Also, scheint sie irgendwie drauf festzukleben und dann ist sie halt der Meinung, dass man das dann top-down irgendwie regeln müsste, weil, keine Ahnung, sie wahrscheinlich denkt, sie wäre irgendwie die Einzige, die es alleine geschafft kriegt und alle anderen brauchen eine Hilfe, weil sie hat es ja scheinbar geschafft, ohne diese top-down Geschichten da mit dem Kramer, was ich eben auch lustig finde, war dieses, was sie so nebenbei gesagt hat mit ja und Vereinbarkeit mit der Familie im späteren Verlauf, in anderen Worten, erstmal Karriere und dann später dann Vereinbarkeit mit der Familie, also dann Familie halt. Aber das das ist halt alles so, der Tag hat halt auch nur 24 Stunden, ne? Also dieses Ganze, man kann halt nicht alles haben. Man muss sich halt entscheiden im Leben, aber das ist bei Männern halt eben auch so. Aber bei Männern heißt es dann halt immer so, ja, ist halt so, musst du halt mit klarkommen, so. Arrangier dich dann halt mit den Umständen und dann hier kämpfen und da kämpfen und so. Und bei den Frauen ist es halt eben alles irgendwie ungerecht und ja, die ganze Gesellschaft muss natürlich dann da ziehen, damit bei denen irgendwas passiert. Ja, aber Gleichberechtigung. Also. Ich fasse es immer noch nicht, dass das eine von der FDP ist, die so redet. Also, ich, keine Ahnung. Das ist, das, wenn ihr wissen wollt, was subversive Unterwanderung ist, dann ist das ein Video, was ihr euch angucken solltet, damit ihr wisst, was subversive Unterwanderung ist. Also, ja. Aber nun gut. Kein unwesentlicher Job ist und auch viel mit Wirtschaft zu tun hat. Denn wir reden zum Beispiel über die Quoten in Wirtschaft und in Aufsichtsräten. Und vor allen Dingen ist Frauenpolitik ja ein Querschnittsthema und damit auch ein wirtschaftspolitisches Thema. Zur Wahrheit gehört auch, und da nehme ich nochmal die Eingangsfrage des Kollegen Fittkau in Bonn auf, tatsächlich ist es so, dass Frauen, was über Qualifikation, gerade was Bildung angeht, teilweise Männern auch überlegen sind inzwischen. Warum spiegelt sich das in der Wirtschaftswelt nicht wieder? Naja, ich denke, genau diese Frage muss ich... Weil sie aus freien Stücken sich dagegen entscheiden, arbeiten zu gehen. Wow. Die Wirtschaft im Endeffekt stellen. Wann verlieren sie Frauen? An welchen Punkten? Transparenz würde da extrem weiterhelfen, weil man wird am Ende sehen, dass es dann ist, wenn Familie mit dazukommt, dass dann Frauen sich entweder entscheiden müssen, das eine oder das andere. Und das, was ich überhaupt nicht möchte, sondern ich möchte die Wahlfreiheit haben, dass beide Geschlechter sowohl Karriere machen können, als auch Familie gründen können. Und gemeinsam, dieses Gemeinsame, das ist unser Appell, weil das bedeutet Chancenverwirklichung und das bedeutet auch das, was die Menschen draußen wollen. Naja, die Menschen machen jetzt schon das, was die Menschen wollen. Und da kommt das bei raus, was euch nicht gefällt. Also. Mich hat das total verwirrt, was sie da das gesagt hat. Das habe ich nicht verstanden. Es ist eine Frage der Ursachenanalyse. Und wenn man die Ursachenanalyse schon so im Prinzip falsch macht, dann wird man das ja hier machen können. Ja, der Tag hat nur 24 Stunden. Das ist das Hauptproblem. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir strukturell die Frauen immer noch in unserer Gesellschaft, in unserem Land zum größten Teil noch benachteiligen. Das fängt damit an, dass meistens die Frauen die Elternzeit nehmen, weil wir nicht genug Reize schaffen um Partnerschaftlichkeit. Wir schaffen das jetzt langsam wieder. Wir haben es mit dem Elterngeld eingeführt, deshalb entsteht so ein langsamer gesellschaftlicher Wandel auch. Aber es geht, wie gesagt, nur gesetzlich. Und weil sie eben strukturell benachteiligt sind, müssen wir das auch bei den Führungsebenen in der Politik und auch in der Wirtschaft erreichen. Mein Ziel wäre es eigentlich, dass wir dort auch ein Umdenken erreichen, ein Talentmanagement, was bei der Beförderung künftig berücksichtigt, hat ein Mann den Mut, Elternzeit zu nehmen und nimmt er sie auch in größeren Stücken. Also das ist doch verlogen. Die können doch nicht einerseits solche Regelungen, wie ich sie vorhin beschrieben habe, da einführen und da solche Regeln und solche Blöcke praktisch reinsetzen und auf der anderen Seite dann versuchen, mit Elterngeld da das Gegen anzuschieben. Was ist das für ein Unsinn? Ja, das wird so langsam, ist es echt... So eine Ruck-Goldberg-Maschine oder wie dieses Ding heißt, ne? Also so ein Riesenaufbau, der dann kettenreaktionmäßig irgendwo am Ende dann Gleichberechtigung irgendwie, dann da haut dann der Hammer irgendwie gegen den Ball und dann rollt er dann da runter und dann ist irgendwie Gleichberechtigung irgendwann dann am Ende und erst und jedes Mal wird die Maschine wieder ein bisschen größer gebaut und dann machen wir hier noch was dazu und da können wir noch mal irgendwie was runterfallen lassen, was dann irgendwo drauf fällt, was dann irgendwie die Tür öffnet und dann an dem Seil zieht und dann ist irgendwann Gleichberechtigung, ja, also ist ja, schönes Bild, stimmt. Niederschlägt. Allzu oft ist es immer noch im wirtschaftlichen Bereich so, dass es eher negativ angesehen wird und das hindert den Fortschritt, den Kulturwandel, den wir eigentlich so sehr bräuchten. Sie setzen auf Appelle und dann komme ich wieder mit Rita Süssmuth, die 95 schon gesagt hat, nee, sie glaubt es nicht mehr, dass irgendwie das reicht, irgendwie dass Qualifikation und eben auch Bildung und Qualität funktioniert, reicht offenbar nicht aus. Müssen Sie da nicht auch als FDP dann sagen, okay, springen wir über unseren Schatten und gucken, ob wir nicht zumindest in Teilbereichen irgendwie es mit der Quote oder über die Quote versuchen? Ich denke, das ist ein anderer Ansatz. Ich bin der festen Überzeugung. Aber der andere funktioniert ja offensichtlich nicht. Ja, aber auch dort, was ist denn, wenn eine Frau dann im Vorstand ist. Das ist ja auch noch nicht das, was wir eigentlich haben wollen. Wir wollen ja Vielfalt leben. Wir wollen ja tatsächlich, dass in allen Bereichen der Führungsebene, in der unteren Führungsebene, in der oberen Führungsebene und auch in der mittleren, genügend Nachwuchs da ist, genügend Talente da sind, die dann bis nach ganz oben dringen können. Das ist mein Ansatz. Und ich denke, eine Quote wird nur das Symptom lösen, ist nie die Ursache. Und die Ursache ist, dass es in der Kultur, in der Gesellschaft ankommen muss, dass es unabhängig vom Geschlecht ist, dass ich alles werden kann, unabhängig vom Geschlecht. Die Leistung ist natürlich mitbestimmend. Wir sind uns einig, dass die Quote nicht alles lösen wird. Und deshalb brauchen wir auch vernünftige Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Deshalb Elterngeld, Kita-Platzausbau, Ganztagsplatzausbau. Das brauchen wir auch alles, damit mehr Frauen auch tatsächlich in Jobs kommen können. Aber ich glaube, der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken. Und weibliche Vorbilder brauchen wir auf jeden Fall dabei. Es gibt eine Gruppe von Frauen im Deutschen Anwaltsverein, die sagen, es muss tatsächlich quotenmäßig was tun. Und sie berufen sich unter anderem aufs Grundgesetz, Artikel 3, 2, wo sinngemäß drinsteht, dass der Staat auch mitverantwortlich dafür ist, dass sich was ändert in diesem Bereich. Nämlich, dass Frauen und Männer tatsächlich gleichberechtigt sind. Also von daher könnte man sagen, da, wenn man so das Grundgesetz so interpretiert, können wir ruhig auch mit gesetzgeberischen Maßnahmen ran. Ja, Sie wissen, als wenn juristisch was gesehen, mit Gleichberechtigung zu tun hätte. Das ist einfach Quatsch. Ich meine, der Abel hat es auch schon 100-mal gesagt, Frauen lesen weniger politische Bücher, Frauen interessieren sich weniger für Politik, Frauen engagieren sich weniger in der Politik und das müssen wir jetzt ausgleichen, oder was? Ja, staatlich. Der Trugschluss zwischen 50-50 ist gleichgerecht oder ist gleichberechtigt, das ist auch. Das ist ja auch falsch, das ist auch Blödsinn. Das ist so ein 50-Kessel-Fehler oder so, den sie so vor sich her schieben. Ich finde das wirklich unverschämt. Auslegungspunkte, das ist eine Auslegung, die man so interpretieren kann. Wir haben dabei eine andere als Fraktion. Wir sehen das eigentlich damit, dass mit Quoten die Wahlfreiheit in gewisser Weise eingeschränkt wird und dass es nicht mehr zwingend, das ist tatsächlich diese freie Wahl, diese Wahl, die auch im Grundgesetz übrigens verankert ist, dann nicht mehr so zum Tragen kommt. Ja. Deshalb, ich denke mal, das ist im Endeffekt Auslegungssache. Juristisch gesehen gibt es ja immer mehrere Meinungen. Fragen Sie drei Juristen, haben Sie unterschiedliche Meinungen. Ja, aber das Ziel wäre ja durchaus auch Ihres, wenn ich Sie richtig verstanden habe, aus den früheren Antworten. Insofern könnte man ja sagen, okay, dann ist in dem Fall möglicherweise dieser Aspekt der wichtigere für uns. Das Ziel ja, mehr Frauen im Deutschen Bundestag, mehr Frauen in Führungsebenen, mehr Frauen in Vorständen, ja. Der Weg dorthin, der ist unterschiedlich. Der eine ist über gesetzliche Regulierungen und der andere liegt darin, dass wir die komplette Struktur, eigentlich über Talentmanagement, den Weg nach vorne gehen und tatsächlich Veränderungen herbeiführen. Aber Talentmanagement hat doch keinen Penis oder eine Vagina. Talent ist Talent. Und das ist doch eigentlich genau das Gegenteil von dem, was sie fordert, Talentmanagement. Dann würde man die Leute nehmen, die am talentiertesten. Talentmanagement ist so, dass man das Talent sieht und dann guckt man sich den Penis an. Und dann managt man das. Okay. Talent war doch eine Währung früher, ne? Als Gesetzgeber gefragt, ob wir gesetzlich etwas verändern sollten. Und ich finde auch gerade bei der Frage, ob Frauen in der Politik unterrepräsentiert sind, können wir gut gesetzlich was ändern. Wir haben jetzt schon Voraussetzungen, dass man kandidieren kann. Man muss deutscher Staatsbürger sein, man muss mindestens 18 sein. Und was ist eigentlich daran so schlimm, wenn die Menschen sich einmal zwischen mehreren Frauen und einmal zwischen mehreren Männern, die Frauen sind ja nicht weniger qualifiziert dadurch. Da möchte ich gerne nochmal einhaken. Wir sind Gesetzgeber, ja. Und dann würde ich mir aber auch wünschen, dass die Ministerien entsprechend mit gutem Beispiel vorangehen und das auch entsprechend abbilden, weil wir Vorbild sind und weil unsere Gesellschaft Vorbild ist. Ich möchte an das Innenministerium erinnern, dort sieht es etwas anders aus. Und ich glaube, das ist noch nicht in den Köpfen angekommen. Erst wenn es in allen Köpfen ankommt, haben wir das geschafft, wo wir hinwollen, nämlich, dass wir die Kultur verändern können. Wir brauchen Nein, was redet die gerade? Also ich keine Ahnung, das sind knallharte linksextreme Talking Points, die von der Kulturrevolution reden. Wow, bei der FDP. Die Kultur der Frauen müsste sich da ändern, sozusagen, dass sie das auch wollen. Also, das muss erst in alle Köpfe, das ist da Bescheid. Kolonialis oder so, die war doch wirklich in der Spitze sozusagen, was man erreichen kann halt und haut dann einfach in den Sack und wird nicht mehr gesehen. Das ist doch eine Kultur, die nicht funktioniert. Wie der Price gerade gesagt hat, das ist 1:1 Kulturmarxismus. Ich keine Ahnung. Nur weil sie gesagt hat, in alle Köpfe. Eine Quote nicht in den Betrieben, sondern eine Quote in den Köpfen. Ich erinnere mich an die Telekom, die hätte doch eine Frau gesucht für den Vorstand und haben gesucht und gesucht und es hat sich keiner beworben. Und halt auch eine Quote für Staatssekretäre. Scheindiskussion. Da habe ich eine schöne Zahl gefunden. Es hat, glaube ich, knapp 700 beamtete Staatssekretäre gegeben seit Gründung der Bundesrepublik. Können Sie sagen, wie viel davon Frauen waren? Also ich weiß, dass es wesentlich weniger Frauen waren, nahezu keine. Aber ich weiß nicht die Zahl jetzt auswendig. 19. Im Vergleich ist es tatsächlich sehr, sehr wenig. Ich würde dann nochmal auf die FDP gucken gesondert. Wir wissen inzwischen, dass Frauen in Führungspositionen besseres Betriebsklima schaffen können, dass sie größere Innovationen schaffen, dass sie den Betrieb agiler halten. Also viele, viele Vorteile was? Irgendwie. Und einer das ihrer wissen wir alles ganz genau, oder was? Der weiß Sachen, ne? Ja, das ist schon in allen Köpfen, ja. In deinem Kopf noch nicht, dann bring gib mal her deinen Kopf. Dann pack ich dir erst eins rein. Vielleicht, wenn mir die Linke da ein Loch reinschießt, dann kannst du das da hinterher stopfen. Ihrer Parteitagen war überschrieben mit Innovation Nation. Also, dass man gerade in dieser Hinsicht da eigentlich was tun muss. Müsste da nicht ein bisschen mehr kommen, als drauf auf Kulturwandel zu warten? Ja, wir haben ja relativ viel am vergangenen Parteitag gemacht. Wir haben uns einen weiträumigen Antrag gemacht zum Thema Freiheit durch Emanzipation, Gesellschaftspolitik, Frauenpolitik wieder in die Mitte der Partei gerückt. Und damit ja, aus meiner Sicht ein großer Fehler. Es sind diverse Frauen auch ausgetreten aus der Partei, zwar größtenteils nicht wegen diesem Antrag, leider. Also aus meiner Sicht war der halt schlimmer als die Sache mit den Zielvereinbarungen, woran sich viele Leute ja eher gestört haben. Aber ja. Also aus meiner Sicht hat man sich damit ziemlich verwechselbar gemacht und ich ja damals schon meinte, dass eigentlich in so einer Partei nicht nur von freiheitlichen Gedanken, aber auch so viele Berater-Heinis wie in der FDP da irgendwie rumbatscheln, die eigentlich wissen sollten, dass man marketingtechnisch halt sich gerade halt eben nicht verwechselbar machen darf mit anderen Marktteilnehmern. Ansonsten, ja, kann man dann nur bei untergehen und gerade in so einem Aspekt, wo sowieso kein Mensch halt der FDP irgendwelche Kompetenz zuschreibt von diesen Leuten, die da jetzt drauf zielen, gerade auf diese Ansicht, dass man halt alles von oben herunter ändern muss. Von dem wird kein Mensch die FDP wählen und ja, also ich verstehe es einfach nicht. Seit 1986, wir haben eine Zielvereinbarung, auch dort gab es einen Parteitagsbeschluss. Wir haben die Strukturen geschaffen und jetzt liegt es daran, dass diese Strukturen, die wir geschaffen haben, auch bis in die kleinste Ebene der Partei Wirkung zeigen. Und das ist die Aufgabe, also die FDP ist dran, wir sind dran. Wir haben übrigens auch als eine der ersten Parteien einen Code of Conduct, sowohl in der Fraktion als auch in der Partei. Und wir haben eine Ombudsperson, wenn es darum geht, oder Ombudssystem vielmehr, wenn es darum geht, über Gewalt oder Belästigung am Arbeitsplatz. Auf den Code of Conduct, das ja. ist das, was die SJWs verwenden, um kulturelle Hegemonie innerhalb von einer Organisation aufzubauen, um Menschen gezielt auszuschließen, die gegen Dinge verstoßen, die man sich arbiträr erfunden hat, weil wir haben ja aktuell Gesetze, die das alles regeln und man tut dann ambitionierte Gesetze in Code of Conduct herstellen, um sozusagen innerhalb der Organisation das Overton-Window zu verschieben. Das genau, ist das, man fängt dann an mit so Sachen mit, dies führt ja zu jenem, ne? Das sind dann halt solche Geschichten oder man will halt irgendwelche Dinge halt intern dann regeln, ne? Und geht dann halt auf irgendwelche Leute dann los, wo es gerade irgendwie opportun ist. Und was aber auch passieren kann als Kehrseite des Ganzen, dass dann Dinge, die halt wirklich normalerweise im Fall für einen Staatsanwalt wären, dann halt in solchen Sachen halt versickern und vertuscht werden. Und also es gibt nur Gründe, um das absolut abzulehnen, diese komischen Geschichten. Und gerade wenn man sich immer hinstellt und irgendwas von Rechtsstaatlichkeit erzählt, ist das eigentlich echt ein Armutszeugnis. Ja, ich musste gerade auch nochmal so denken, dass sie ja gesagt hat, für die gehobene, mittlere und niedere Führungsebene und natürlich nicht für die normalen Stellen oder so. Entweder braucht es da wirklich eine Förderung oder es sollen halt die Männer machen, Kanalarbeiter oder so. Nehme ich mal an. Und da frage ich mich, was dabei rauskommen soll, dass wir dann überall nur noch rumkommandierende Frauen haben oder so und alle anderen arbeiten oder was. Das ist und vor allem das Schlimme, inkompetente, herumkommandierende Frauen. Richtig, das richtig, kommt das ja noch dazu, weil diese ganzen... Die ganzen Regeln, die sie hier fordern, dienen nur dazu, dass inkompetente Personen Posten erhalten, die sie nicht verdient haben. Ja, die werden von der Seite reingeschoben, ohne Wissen, ohne Ahnung, aber zum Geld verdienen. Nein, ich muss aber zwischenzeitlich auch mal an Sie tatsächlich eine Frage, auch wenn er immer so schnell ist. Auf den Einwand von Frau Bauer eben, dass beispielsweise im öffentlichen Dienst ja auch mehr passieren könnte, dachte ich, antworten Sie jetzt an dem Gesetzentwurf, an dem die Ministerin Giffey und Lambrecht arbeiten, was Staatsunternehmen angeht, wo ja beispielsweise die Frauenquote in Führungspositionen auf 50% gesetzt werden soll, und zwar auf allen Ebenen. Ich dachte, da kommt was hin. Wir können das noch kurz erläutern, dann müssen wir gleich Schluss machen. Ja, das ist eben der Vorschlag, den wir haben. Und damit wir tatsächlich als Staat, als Öffentlichkeit, als öffentlichen Behörden auch mit gutem Beispiel vorangehen, da sind aber die Staatssekretäre noch nicht von erfasst, schon gar nicht die parlamentarische, aber meinetwegen können wir es da auch also anpacken. Herr Rix, vielen Dank. Frau Bauer, vielen Dank. Sie müssen rein, denn der Bundestagspräsident ist leider jetzt doch schon da. Wir machen es auch ganz kurz an dieser Stelle und sagen, hören wir rein, was er zu sagen hat. Ja, ganz interessant. Aber weil die jetzt mit den Staatssekretären nochmal aufgehört haben, die haben ja da eine hanebüchene Zahl, irgendwie 19 von 700 irgendwas Staatssekretären. Ich weiß gar nicht, was die da gezählt haben. Aktuell sind es, glaube ich, 33 Staatssekretäre und davon sind 6 weiblich. Einfach nur mal die Zahl zu nennen. Ja, er hat irgendwas von verbeamtet gesagt. Es kann sein, dass es da irgendwie einen Unterschied gibt, ob die Leute jetzt parlamentarische Staatssekretäre sogenannte sind oder halt irgendwie Verbeamtete. Ja, es kann sein, weil eine von denen ist im Bundesinnenministerium und vielleicht geht es genau darum, die Problematik. Das weiß ich nicht genau. Ich habe nur gerade die Zahlen einfach mal nachgeguckt, weil die hier so 700 seit wann? Seit Bismarck oder was? Und ja, und auch das... Das haben um zwei Themen total drumherum geredet. Das eine, erstmal Kinder. Ich habe darauf geachtet, die haben kein einziges Mal Kinder gesagt. Nur Kita kam und immer solche Sachen wie Elterngeld, Erziehungs und so weiter und so fort. Seltsam einfach, dass sie nicht das Thema Kinder angesprochen haben. Die haben über partnerschaftliche Lebensgestaltung und sowas geredet, aber nicht über Kinder. Und dann natürlich das Thema, wie sieht es aus mit Erziehung? Ja, Wechselmodell. Kann es vielleicht sein, wenn man eine alleinerziehende Mutter hat, dass es schwierig ist, da Arbeit und Familie irgendwie, dass es dann egal ist, wenn der Vater in Kinderzeit geht. Naja, das fand ich einfach bemerkenswert, dass diese beiden Themen überhaupt gar nicht angesprochen wurden. Naja. Ja, das hier ist ein Beitrag vom Hubertus Knabe, Frauen in der DDR von wegen gleichberechtigt. Sehr lesenswert, also er rechnet hier knallhart ab mit dieser ganzen, hier wird auch die eine Dame, die auch im Bundestag ist, fällt gerade ihr Name nicht ein, Frau Domscheit-Berg, so heißt sie, wird hier auch zitiert, die auch irgendwas gesagt haben soll, so von wegen so im Osten waren sie mal weiter oder so. Und ja, der Herr Knabe weist hier halt nochmal darauf hin, dass es in der DDR eine Pflicht zum Arbeiten gab und dass halt dieses ganze System, was da hochgezogen wurde, um halt die Kinder von früh bis spät fremd zu betreuen, das halt daran lag, weil die Frauen halt unbedingt arbeiten mussten, also die hatten da keine Wahl, die mussten das machen. Und, und um den ganzen anderen Scheiß mussten sie sich auch noch kümmern, weil da hat kein Mensch irgendwie gesagt, dass das mit den irgendwie partnerschaftlich organisiert werden sollte oder irgendwelche Dinge. Und dann auch so Dinge wie, man konnte nicht zusammenziehen, wenn, dann musste man direkt heiraten, weil ansonsten hat man da überhaupt keine Wohnung zusammenbekommen, zugeteilt und so. Also diese ganze Romantik, die sie da irgendwie haben, wie toll das angeblich gewesen sein soll im Sozialismus und wie frei die Frauen da gewesen sein sollen, mitnichten. Also es ist vollkommener Humbug, was da einmal wieder erzählt wird. Und ja, auch das Ganze an Annehmlichkeiten, was man heutzutage hat, um einen den Haushalt zu erleichtern, war in der DDR wegen Mangel halt auch alles nicht vorhanden. Also er schreibt hier auch irgendwie, dass es nur einen Spülmaschinenhersteller irgendwie gab, der auch nicht lange durchgehalten hat. Und ja, also Sozialismus, ein Paradies für Frauen, ja, ja. Da habe ich erst ein Buch drüber gelesen, warum Frauen im Sozialismus bessere Orgasmen hatten. Also der Titel heißt wirklich so, ist aber nur harter linker Populismus. Ja, hatten wir damals schon hier irgendwie gezeigt. Aber dann sag mal, was, wie war's denn? Warte, ich muss kurz die Notizen aufmachen. Das war halt einfach nur Entschuldigung für Sozialismus und warum, warte, wo sind die Notizen? Ich such's gleich aus, gucken wir uns okay. Erst die Dinge an. Der Weltfrauentag ist nicht so ein pinker Partytag, sondern er ist ein Kampftag, wirklich ein Kampftag. Weltweit sind Frauen von Gewalt betroffen, leben immer noch in einer patriarchalen Gesellschaft und Sexismus ist immer noch Alltag. Es braucht endlich gleiche Teilhabe auf allen Ebenen. Viele Feministinnen aus vielen Generationen haben schon sehr, sehr vieles erkämpft. Und trotzdem verdienen Frauen weniger als Männer, sie sind weniger in den Vorstandsetagen. Um echte Gleichberechtigung in Deutschland hinzubekommen, haben wir noch richtig viel zu tun. Gleiche Bezahlung für gleichwertige Jobs. Was wir brauchen, ist, dass Frauen auf allen Ebenen präsent sind. Also wir brauchen Parität in den Parlamenten. Mehr Gewaltschutz für Frauen. Dass die Istanbul-Konvention vorbehaltlos umgesetzt wird. Keine Bescheidenheit, Madame, keine Bescheidenheit, Madame. Lasst uns auf die Straße gehen und deutlich machen. Es steht uns zu. Hallo. Wir sind im Jahr 2020. Der 8. März ist ein wichtiger Tag, aber Frauenkampftag ist eigentlich jeder Tag im Jahr. Moment! Der Weltfrauentag Moment. Ist nicht so... Moment! Mir wurde immer erzählt, jeden anderen Tag im Jahr wäre Männertag. Und jetzt ist auf einmal jeden Tag Weltfrauentag? Irgendwie... Ja. Die das noch Compute. Nee, Frauenkampftag. Aber ich... Ich bin gern bei den Ulle Ultras. Ich finde die super. Die werden nicht die gleiche Bezahlung für gleich. Dann können die eigentlich, warum machen die jedes Jahr ein neues Video? Sie könnten doch eigentlich jedes Jahr das gleiche Video zeigen. War das nicht das vom letzten Jahr? Nee, da war das aktuelle Jahr eingefügt. Ja. Vielleicht machen sie das ja auch. Dass sie nur es das ist 2020, Chris. Ja, ich mache das ja tatsächlich so, dass ich bei unserem guten Video, was ihr übrigens mal wieder verteilen könnt, mit Wer braucht Feminismus im Jahr 2020, das ist 2016 von mir produziert worden und da ändere ich immer im Januar dann die aktuelle Jahreszahl. Findet ihr bei uns auf dem Kanal, da erzählt uns die Frau Antje Schrupp, warum wir Feminismus brauchen. Nämlich, weil wir den Hals nicht voll genug bekommen. Ja, so ist das. Why women have better sex under socialism and other arguments for economic independence by Christian R. Godize. State Socialist, Democratic Socialist and Neoliberal. Das sind die einzigsten Systeme, die es gibt. Das beschreibt sie. You might be suffering from capitalism. Wenn es dir nicht gut geht, liegt es am Kapitalismus. Ja. Sie redet davon, dass die feminine Mystik, also das Buch, dass das toll ist, sie redet davon, dass Sarah Wagenknecht toll ist. Was sie schön sagt, ist, pure evil ain't true, also das wahre Böse gibt es nicht, also ein reines Übel gibt es nicht. Was ich mich gefreut hat, weil totalitäres Denken machst du am perfekten Böse aus. Allerdings redet sie davon, dass Stereotype bei promoted by Western Leaders, also dass wir eine Gesellschaft haben, die den Frauen keine Führungspositionen vorspielen und damit auch keine Frauen aufsteigen können. Stalins Gulags und Famines, also die Hungersnöte, dessen meet Socialist Principles, also die haben nichts mit sozialistischen Prinzipien gemein, weil die meinen es ja gut und nur weil die Guten das nicht hinbekommen haben, heißt es ja nicht, dass dieselbe Politik nicht vielleicht nochmal funktionieren kann. Und Fox News und Antikommunismus ist furchtbar. Status Quo beschützen ist furchtbar. Es gibt kein sozialistisches Experiment, ohne dass die USA interferiert hätte und dadurch kann man gar nicht wissen, ob Sozialismus überhaupt funktioniert. Du bist ein Sklave eines Sklavens. Handmaid's Tale ist wichtig, also dass Frauen zu Geburten gezwungen werden. White Middle Class Woman and Brocialists, also dass die Bernie Bros und die Mittelklass Frauen, dass sie keine Freunde sind. Identitätspolitik ist wichtig. Golden Gecko ist natürlich per Definition ein Kapitalist. Gibt dann einen schönen Film mit Golden Gecko und einem gierigen Aktienmann. Was sie da beschreiben. Also, aber sehr populistisch. Why Women Have Better Sex Under Socialism. Furchtbares Buch. Okay. Ja, der Spiegel erklärt uns hier, warum die Legende von den armen Frauen, also von den geringer Verdienenden, nicht stimmen würde, zumindest bis ja, zu so einem mittleren Alter von 35, 40 ist das wohl nicht der Fall, sondern sie bekommen nicht zuletzt aufgrund ihrer Bildungserfolge bessere Jobs und mehr Geld. So, das ist zwar nicht so förderlich für die Familienbildung, aber ja, so das mit dem Lohnunterschied ist auch nicht so einseitig oder eindeutig, wie das immer dargestellt wird. Ne? Ja, zwei Sachen dazu. Erstmal ist die Zahlengrundlage hier eine Auswertung von 2001 bis 2004, weil das ein etwas älterer Artikel ist. Ja, das ist ja noch verstärkt, das Phänomen, nehme ich mal an. Ja, weil der Trend absehbar ist, dass es halt branchenunterschiedlich ist. Es gibt drei große Trends. Das eine ist natürlich die Sache mit Kindern. Das zweite ist einfach die Branche. Ja, also es geht ja um, ich sage jetzt mal, Leute, die Corporate sind und gut ausgebildetes Fachpersonal und die auch ordentlich verdienen. Und wenn man beispielsweise bei einem Konsumgüterkonzern arbeitet gegenüber bei einer Investmentbank und eine ähnliche Position im Unternehmen hat, in der Unternehmenssteuerung oder was auch immer, dann verdient man bei der Investmentbank mehr. Und durch diese branchenspezifische Unterschied, der sehr signifikant ist, da gibt es einen sehr großen Gehaltsunterschied auch noch, wenn man diese Kinder außen vor lässt. Und dann gibt es natürlich Branchen, wie hier wird eine Personalberaterin vorgestellt, wo der Trend halt so ist, dass dort mehr Frauen erfolgreich sind als Männer. Weil Frauen, hochqualifizierte Frauen da hingehen und weil das auch ein Arbeitsmodell ist, was manchmal sehr kompatibel mit Familiengestaltung ist. Und Frauen deswegen dort mehr verdienen können. Aber wie gesagt, alles schon ziemlich weit her, aber die Trends werden sich wahrscheinlich ungefähr verstärkt haben. Wir hatten mal eine ähnliche Studie vorgestellt, die das, glaube ich, auch hergegeben hat. Vielleicht erinnere ich mich falsch. Ja, mir war das eigentlich auch länger bekannt schon, dass es zumindest in jüngeren Jahren bei Berufseinsteigern eher andersrum läuft. Das hatte damals aber auch ein bisschen mit Bundeswehrzeiten und sowas, glaube ich, zu tun. Wenn ich mir das eingerechnet. Ja. So, hier hat der Redakteur von der FAZ mal was gegen Haltungsjournalismus geschrieben. Fand ich gar nicht schlecht. Und so hat er unter anderem davon berichtet, dass ihn jemand angerufen hat, wohl ein junger Student des Journalismus. Und der wollte fragen, warum er denn nicht ja ein bisschen deutlicher irgendwie sich hier und dagegen positioniert. Und ich glaube, zwei letzten Absätze waren nicht mal ganz gut. Genau, das scrolls. Ich guck mal, ob ich den finde bei mir. Ja, das Diskussionsklima sei vergiftet, meint er. Leider tragen Journalisten viel zu häufig dazu bei, als in dieser Zeitung am Freitag ein Artikel erschien, der den Streit der Ökonomen zusammenfasste. Also da ging es genau darum, um diese Claudia Kempfert. Die wurde von einigen Ökonomen angegriffen, also kritisiert im Prinzip wegen ihrer Haltung. Was ging es denn da nochmal? Auch was Feministisches. Und er meinte, dass solche Themen dann zwar Klicks einbringen, aber keine vernünftige Debatte herbeiführen. Zum Streit der Ökonomen hatte ein Forscher kommentiert, Wissenschaft geht anders. Und dem kann man einen Blick auf solche Gleisungen auch nur hinzufügen, Journalismus auch. Ja. Also die Kempfert fand ich eigentlich mal ganz gut. Die hat gesagt, die Kempfert unterstützt die Energiewende mit zugespitzten Thesen, ja. Ich weiß nicht mehr genau, was die Kempfert genau gesagt hat. Aber ich glaube, sie hat das alles ein bisschen sehr auf die wahre Münze genommen. Okay. Die große Chance für Männer heißt Feminismus. Das ist ein Artikel, wie wir ihn schon so oft hatten. Allerdings frage ich mich, was der in der Welt macht. Also ich keine Ahnung. Der war einfach nur besonders furchtbar. Also. Tja. Scheint ja auch irgendwie nicht zu stimmen. Da hätte man ja was schon davon merken sollen. Ne? Die ständige Erwartung, zu Hause der Hauptverdiener zu sein, kann ziemlich viel Druck erzeugen. Erst recht, wenn man zusätzlich mit Krankheit, Arbeitslosigkeit oder anderen Problemen zu kämpfen hat. Jungs werden immer noch dazu erzogen, ihre Schwächen zu verbergen. Ja, weil Männer, die arbeitslos sind oder Hartz IV beziehen, so oft sich verheiraten. Schaut euch mal die Heiratsstatistik an, wie viele Männer Hartz IV verlassen, wenn sie eine Ehe eingehen. Und wie viele Frauen die Hartz IV-Statistik verlassen, wenn sie eine Ehe eingehen. Da gibt es eine Diskrepanz. Wie schon erwähnt, beim Feminismus geht es nicht um den Kampf zwischen den Geschlechtern, sondern darum, allen Geschlechtern zu mehr Freiheit zu verhelfen. Glücklicherweise hat die Frauenbewegung den positiven Nebeneffekt, dass auch der männliche Spielraum erweitert wird. In einigen Teilen der Welt können junge Männer heutzutage weitaus besser Gefühle ansprechen und zeigen als ihre Väter. Gar nicht zu reden von ihren Großvätern. Ja, also weiß ich jetzt nicht. Mit Frauen über Gefühle reden ist immer eher so ein Zeichen von Schwäche, was ja eher die Frau auf Dauer sich, also die Frau macht sich in der Regel eher davon, weil wenn sie Schwäche wittert, dann wird ihr Nestbautrieb gestört, den sie halt einfach evolutionär psychologisch verankert halt hat. Ja, und traditionell fällt nur einige Gefühle statthaft sozusagen, also sich mal zu ärgern, das ist ja dann irgendwie ein ungewollter oder ein unerwünschter Gefühlsausbruch, ne? Traditionell fällt es Männern jedoch häufiger schwer, das Wort Feminist auf sich zu beziehen. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass Feminin über weite Teile unserer Ideengeschichte hinweg mit Schwäche verbunden war. Nein, nicht mit Schwäche, mit ich hätte gerne, dass du mich versorgst und dich um mich kümmerst. Das hat nichts mit Schwäche zu tun. Frauen sind stark, sie wollen halt nur eine Arbeiterdrohne haben, die sie ihren Mann nennen. Möglicherweise wollen sie auch nicht von anderen Männern als Pantoffelhelden abgestempelt werden. Ja, Pantoffelhelden sieht man in der Ehestatistik, dass die Ehen weitaus häufiger zu Bruch gehen, desto egalitärer die sind. Und wenn der Mann alleine zu Hause bleibt, geht die Ehe sogar noch viel häufiger zu Bruch. Bei uns in Norwegen kommt es immer wieder vor, dass Männer die Krabbelgruppen besuchen möchten oder die Wickeltische auf die Herrentoilette wünschen, lächerlich gemacht werden. Männer, die versuchen, die klassische heteronormative Rolle des Mannes zu hinterfragen, werden oft damit aufgezogen und verlacht. Ja, weil, wie schon gesagt, das ein Rezept dafür ist, dass deine Ehe mit einer höheren Wahrscheinlichkeit scheitert, also mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit. Aber gut, er darf so machen, wie er will, nur weil ihr Sozialkonstruktivisten seid, die von einem unbeschriebenen Blatt als menschlich die Natur ausgehen, heißt das nicht, dass ein paar Menschen ihr ganzes Leben sich versauen können, dadurch, dass sie eure Vorschläge aufsaugen, wie in dem Artikel vorgeschlagen. So. Irgendwie so. Mumpfst du gerade, Emil. Mumpfen? Ja. Du warst sehr tief und sehr, sehr schlecht zu verstehen. Klang gerade ein bisschen komisch, ja. Aber jetzt klingt es ja normal. Sehr gut. Nee, aber das war es auch soweit von dem Artikel. Das war von Mama. Jo, ich hätte da was getrunken, sorry. Hier ist ein Artikel aus der Israel Times, meine ich. Und zwar geht es um Beschneidung Erwachsener. Also einmal der Hinweis hier, dass es in den entsprechenden Kreisen, wo das praktiziert wird, nicht unumstritten ist und auch durchaus diskutiert wird, im offenen Diskurs, wie man sagt. Und hier berichtet einer davon, dass er das eben als Erwachsener machen lassen. Und das Problem wäre eben nicht die Operation, ja, sondern was danach kommt. Ne? Viel, viel Schmerzen, Blut. Dann hat er so einen Effekt gehabt, dass er im Bett lag und ja, wusste nicht, wohin mit seinen Schmerzen so ungefähr. Und hat dann festgestellt, dass das Bett irgendwie aus zwei Teilen besteht und man die so leicht ein bisschen auseinanderschieben konnte. Und hat dann berichtet, dass er sich dann da draufgelegt hat, auf die Ritze, hat seinen Dödel da rein hängen lassen sozusagen und der Schmerz ließ irgendwie nach. Aber morgens kam dann irgendwie einer und hat gesehen, dass da ein Spalt ist zwischen den beiden Betten und hat einfach mal von außen so das Bett mit dem Fuß wieder zusammengeschoben. Ja, und dann das ganze Theater mit dem Krankenhaus wieder und noch eine OP und so weiter. Ey, also wenn ihr es vermeiden könnt, lasst es einfach sein. Ja, es ging hier um die Leute, die aus Osteuropa nach Israel ausgewandert sind, die osteuropäischen Juden, bei denen wurde das nicht praktiziert mit der Beschneidung und die haben halt viele von denen dazu genötigt, das dann später halt zu machen. Ja, ist nicht so eine gute Idee auf jeden Fall. Nicht unbedingt, nee. Und ja, aber Gott will deine Vorhaut haben. Du kannst dich nicht einfach rausziehen. Also, wenn Gott die haben will, dann musst du sie geben und was soll man sonst mit der Baby-Kalamaris-Industrie machen? Ist ja auch nur ein Argument, ne? Das widerlegt man damit mit dem Argument, dass Gott ja eigentlich nichts falsch macht oder so. Ne? Warum sollte der was machen, was da nicht richtig, was da nicht hingehört? Naja, das hat er extra da dran gemacht. Hier ist es auch dran. Das hat er extra da dran gemacht, damit du deine Verbundenheit mit ihm zeigen kannst, indem du es wieder abmachst. Ja, möglicherweise. Hier gibt es auf jeden Fall ein neues Kinderbuch und dem geht es dann um möglicherweise sexuelle Vielfalt. Also das ist der Vorwurf ist hier, dass das an die Kleinsten herangetragen wird sozusagen. Und das ist im Prinzip damit auch der Fall, weil es ist ein Kinderbuch für kleine Kinder, also mit wenig Buchstaben, wenig Schrift drin, dass man nur mal zwei drei Sätze vorlesen kann oder so. Und da geht es um einen Jungen, der auf See, also auf Meerjungfrauen abfährt. Und die ganz toll findet und dann feststellt, dass sie irgendwie schön sind und dass Mädchen auch schön sind und dann möchte auch ein Mädchen sein. Also ich weiß ja nicht, ich kann mich da nicht so reinversetzen, aber also zumindest in meinem Leben war das nicht so, dass ich irgendwie als kleines Kind irgendwelche Leute wegen ihrer Schönheit bewundert hätte. Das finde ich ziemlich abwegig. Ich glaube, das sind Kinder, ich gucke mal eigentlich auf sowas gar nicht. Deswegen ist das also eine ziemliche Indoktrination, finde ich. Ja, aber es muss man eben sein, dass er dann sich auch umzieht und auf Christopher Street geht, Street Day Veranstaltung geht am Ende. Ja. Das kommt jetzt in Deutschland also auch rum. Das ist offensichtlich, verkauft sich das wie geschnitten Brot und dem wird sicher jeder mal demnächst irgendwo begegnen. Viel Spaß beim Lesen. Ja, hier gab es im Bundestag eine Anhörung zum Thema Desinformation und Werbung, die den politischen Willen beeinflussen. Das ist hier der Ausschuss für Europaangelegenheiten, wenn ich mich nicht irre. Und einer von den Sachverständigen da, das war ein Herr Professor Neyer, heißt er, glaube ich, aber das werden wir auch gleich noch sehen, da wollte ich mich mal abspielen, das Statement von dem. Ich hoffe mal, das kommt jetzt direkt. Professor Dr. Jürgen Neyer, das Wort. Genau. Ja, besten Dank auch meinerseits für die freundliche Einladung hier in den Ausschuss. Mir eine große Ehre, es ist ein Vergnügen hier zu sein. Es ist erstmals eine Premiere für mich. Umso mehr freut es mich, hier heute zu sein. Ich habe meine Intervention hier in 10 Thesen aufbereitet und ich glaube und ich hoffe, dass diese Thesen insofern relevant sind, als sie ein Stück weit gegen die Mehrheitsmeinung im öffentlichen Diskurs argumentieren. Der erste Punkt, die erste These ist, dass es zu einer offenen Gesellschaft dazugehört, dass abweichende, provokative und sogar auch bewusst manipulative Interventionen im öffentlichen Raum zu dulden sind. Sie gehören zum öffentlichen Raum dazu. Es ist zentral, dass wir sie erlauben. Es sind Irrtümer, geäußerte Irrtümer, mit denen wir auseinandersetzen, über die wir lernen. Es ist nicht die Behauptung von Wahrheit, über die wir lernen, es ist der nachgewiesene Irrtum, über den wir lernen. Das zweite, der Wunsch nach einem Prozess der Meinungs- und Willensbildung. Also das Streben nach Integrität und Wahrhaftigkeit, das ist etwas sehr Sympathisches. Es ist aber meiner Ansicht nach weder mit der Idee noch mit der Praxis des Liberalismus vereinbar. Wir haben eigentlich eine ganz andere Tradition. Die Tradition, die wir haben, ist die demokratische Streitkultur, die unterschiedlichsten Meinungen gegeneinander auflaufen lassen und die Position sich im Diskurs sich behaupten lassen, ob sie valide sind oder ob sie nicht valide sind. Äußerungen, die mit der Behauptung von Wahrhaftigkeit auftreten, sind erstmal auch nur Behauptungen. Es sind keinesfalls objektive Positionierungen und es ist eine Zumutung, glaube ich, gerade zum politischen Diskurs, den Akteuren das abzuverlangen. Der dritte Punkt. Ich glaube nicht, dass die wesentlichen Gefährdungen der demokratischen Öffentlichkeit von zu viel Meinungsvielfalt ausgeht. Die Meinungsfreiheit ist ein ganz zentrales Gut. Die große Gefahr ist die übermäßige Begrenzung der Meinungsäußerungsfreiheit, sowohl durch Privatanbieter als auch durch den Staat. Die empirischen Erfahrungen, die wir haben über die letzten 100, 200 Jahre, sind die größten Gefährdungen, gehen nicht von den Privaten aus, sie gehen von dem Staat aus. Und das müssen wir alle auch zentral nehmen, das müssen wir ernst nehmen. Das ist eine Erfahrung, die wir nicht einfach beiseite schieben sollten. Vierte These. Wehrhaft ist die Demokratie dann, wenn sie offen ist. Sie muss lebendig sein, sie muss plural sein, sie muss widersprüchlich sein, sie muss die Ruppigkeit der Gesellschaft zulassen. Nur eine Demokratie, die diese Ruppigkeit auch zulässt, nur die ist wirklich wehrhaft. Wehrlos wird die Demokratie dann, wenn sie versucht, weichgespügelt die Ränder überall wegzuschneiden, wenn sie versucht, nur das zuzulassen, was dem Mainstream der Mehrheit entspricht. Insofern, regulierte Demokratie und regulierte öffentliche Diskurse, regulierte öffentliche Räume sind immer in der Gefahr, zu gelenkter Demokratie zu werden. Das ist, glaube ich, die ganz zentrale Gefahr, vor der wir mindestens so sehr Angst haben müssen, wie davor, dass irgendwelche Akteure mit angeblich zu viel Meinungsmacht im öffentlichen Raum agieren. Wow. Die größte Gefahr für den öffentlichen Raum, damit bin ich bei der fünften These, sind damit auch nicht irgendwie dubiosen Bots russischer oder sonstiger Provenienz. Da gibt es, und das muss man doppelt unterstreichen, nach wie vor keine empirischen Studien, die deren systemrelevante Effekte beschreiben. Wir haben sie nach wie vor nicht. Es gibt nichts dergleichen, was diese Effekte nachweist. Der Wille zur Ignoranz und nicht die Unfähigkeit zur abgewogenen Meinungsbildung, das ist das zentrale Problem. Und es gilt genauso für den Analog wie für den digitalen Raum. Wer nach Hass und Hetze sucht, der wird es immer und überall finden. Der hat es immer und überall gefunden. Der ändert das Digitale überhaupt gar nichts dran. Damit komme ich zum zweiten Teil. Konkrete Politikvorschläge. Ich bin auch außerordentlich skeptisch gegenüber einem European Democracy Action Plan, insbesondere dann, wenn er von der Europäischen Union vorgeschlagen wird. Nicht, weil die Europäische Union keine legitime und gute Institution und Einrichtung wäre. Das ist sie, das ist überhaupt keine Frage. Ich bin aber sehr skeptisch, ob das der richtige Ort für derartige Aktivitäten ist. Die Kommissarin Jourova sagt selber in ihrer Selbstbeschreibung, she's a person who grew up in a communist regime. Und sie sagt weiter, I know what it means to grow up surrounded by lies and manipulation. I know what it means to be surrounded by lies and manipulation. Und das führt sie weiter aus. Das sind sozusagen, ja, das ist eigentlich eher der Staat, der diese Lügen oder diese Bedrohung, diese Einschränkung des öffentlichen Raumes in die Welt gesetzt hat. Wir sollten also nicht versuchen, wenn wir weiter folgen, wir sollten nicht versuchen, die missliebigen Meinungen zu regulieren. Wir sollten versuchen, die unterliegenden gesellschaftlichen Probleme abzustellen, die dazu führen, dass Meinungen, die wir als missliebig betrachten, geäußert werden. Es ist dann nicht das manipulative Reden über die Probleme. Das ist nicht das Problem. Das Problem sind die Probleme selbst. Denen müssen wir uns eigentlich zuwenden. Und Jourova ein letztes Mal dazu. The ultimate answer, sagt sie. The ultimate answer to the threat lies not with the platforms. It's not with the platforms, but it's in the society. With media, civil society and people who are empowered through education and media literacy. Ich komme damit zum Schluss. Ich überspringe meine spezifischen, konkreteren Positionen zu den einzelnen Politikvorschlägen. Das können wir gerne noch machen. Ich möchte den letzten Punkt noch einmal unterstreichen. Es gibt nach wie vor keine klare empirische Evidenz für irgendeine systemische Effektivität jenseits von anekdotischer Evidenz, was Social Bots, was Echokammern, was Filterblasen, all das angeht. Wir haben eine Diskussion meiner Ansicht nach viel zu viel Alarmismus und viel zu wenig Vertrauen auf die offene, plurale Gesellschaft. Danke. Vielen Dank. Bravo. Sehr gut. Bravo. Bravo. Oh. Mehr davon. Ja. Komisch, ne, dass man dir das sagen musste. Ich muss sagen, überraschend für den Inhaber vom Lehrstuhl an der Europa-Universität Viadrina. Ja. Überraschend. Ja, er war auch der Einzige. Also die anderen Herrschaften, die da als Experten ausgesagt hatten, die, ja, bei denen war es halt so ein undefiniertes, ja, aber das Facebook und da weiß doch keiner, was die Algorithmen mit uns tun und alles manipuliert uns doch und da müssen wir doch jetzt überall reingucken und so weiter und so fort. Das waren die anderen Sachen, ja. Ich kann ja nochmal kurz. Wenn er keine Evidenz sagt, dann ist das für die anderen eine Aufforderung, Evidenz einzusammeln wahrscheinlich, ne? Oder versuchen, Evidenz zu bilden oder so. Ja, genau. Ich schau noch mal. Ja, aber das mit den Bots, das geistert schon so lange rum, Mammon. Wenn es dafür Evidenz gäbe, hätten wir die. Mhm. Weil das ist ja auch ein Thema, das immer wieder von diesen üblichen Verdächtigen eingebracht wird. Und wenn die da Beweise für hätten, würden die uns damit totschmeißen. Aber es gibt sie halt nicht. Ja, gar nicht. Beweise gibt es ja gar nicht. Ich möchte nur noch mal eine Zahl in den Raum schmeißen. Diese ganze Wahlbeeinflussungssache in Amerika, das wird ja weiterhin so einer russischen Agentur vorgeworfen, die mit 100.000 US-Dollar versorgt wurde. Jetzt in Amerika hat der Bloomberg 650 Millionen US-Dollar in einen Wahlkampf gesteckt und hat seinen Rücktritt jetzt schon angekündigt, also von der Kandidatur. Einfach nur ein Verhältnis zur Manipulation. Und natürlich stimmt das, aber mit Social Bots Beeinflussung ist was ganz anderes, als wenn man wirklich ein paar hundert Millionen irgendwie in den Markt schmeißen kann. Da unterstelle ich, dass das schon politische Beeinflussung sein könnte. Ja, aber Russland hat auch 100 Millionen, die es da reinschmeißen kann. Wir wissen doch, wie das ist mit den unterirdischen Trollfabriken. Ja. Vielen Dank, jetzt Konstantin Kuhle von der FDP-Fraktion. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass die Anhörung heute stattfindet und wir so eine schöne Vielfalt an Expertinnen und Experten haben. Ich habe eine Frage an Herrn Professor Nayer. Mir ist grundsätzlich Ihr gesamter Ansatz sehr sympathisch, zu sagen, die liberale, offene Demokratie zeichnet sich durch eine gewisse Robustheit aus. Und diese Robustheit muss auch dazu führen, Sie haben es, glaube ich, als Ruppigkeit beschrieben, eine gewisse Ruppigkeit bestimmter Meinungen auszuhalten. Und dementsprechend muss sich Gesetzgebung immer freiheitsorientiert darüber Gedanken machen, wie kann man eigentlich Räume erhalten und vergrößern für öffentliche Meinungsbildung und nicht beschneiden. Ich finde das total sympathisch und unterstütze das sehr. Ich will aber Sie fragen, was denn auch im internationalen Systemwettbewerb gilt, mit Rechtsordnungen und Regimen, die genau diesem Anspruch bewusst nicht gerecht werden wollen. Also wie ist das, wenn Russia Today in Deutschland unterwegs ist und den Fall Lisa aufpustet, damit die Demonstranten vorm Kanzleramt stehen und sagen, nur die Güte. AfD kann uns retten. Wie ist das mit fremdsprachigen Angeboten? Ja, der Fall Lisa, da haben sie dann einmal eine News nicht richtig korrigiert und haben das lange breit gedreht. Aber außer dem Fall Lisa kann der Herr nichts benennen. Und der Fall Lisa, der hängt mir sowas zum Hals raus, weil der Fall Lisa, wenn das die Desinformationskampagne sein soll, dann sind wir sicher vor Russland. Also sorry. Ein einzelner Fall, wo die Berichterstattung tendenziös weitergeführt worden ist von den russischen Staatsmedien. Wow. Andere Programme von denen, die ich angucken würde, die... Ja, und während halt auch, während dieser Zeit, sehr gutes Standbild übrigens, Chris, während dieser Zeit hören wir ständig von Geflüchteten an der türkisch-griechischen Grenze und solche Sachen. Also es wird bei uns viel mehr geframed und gebastelt, als Russia Today da jemals mit dem Fall Lisa hätte hinkriegen können. Deutsche machen, steuerfinanziert, die aber überhaupt keinen Zugang haben in autokratischen Regimen. Wir sagen, kein Problem, könnt ihr alles senden, TRT, Deutsch ist seit diesem Jahr ja auch verfügbar. Bin gespannt, was da über die Situation an der türkisch-griechischen Grenze, über die Deutungshoheit sozusagen verbreitet wird. Was heißt das für die politischen Stiftungen? Was heißt das für Public Diplomacy? Also die Frage ist gar nicht ein Unterschied in der Bewertung unseres Anspruchs an die Regulierung in Deutschland, sondern die Frage ist, der Systemwettbewerb und das Gefälle zwischen denjenigen, die eine offene, freie Gesellschaft wollen, wie wir alle, und denjenigen, die es nicht wollen. Ja, können die sich nicht im Diskurs behaupten, oder was? Ja, das ist in der Tat ein relevantes Phänomen. Ich bin allerdings selber, muss ich sagen, unglücklich, vielleicht bin ich der falsche Adressat für diese Frage, weil ich genieße das total. Ich lese regelmäßig Russia Today, Al Jazeera, CNN, Fox News, FAZ, Süddeutsche, Spiegel etc. Ich flippe durch die verschiedenen Nachrichtenjournals all durch. Die sind alle auf meinem Smartphone, meiner einen Box, wo die ganzen Nachrichten drin sind. Jetzt können Sie sagen, ja gut, der Herr ist ja auch Professor, der hat doch viel Zeit für sowas zu tun. Ja, völlig richtig. Aber worum es geht, glaube ich, worum es geht, ist, dass wir Gesellschaft befähigen, diesen vielfältigen kritischen Blick drauf zu werfen. Und woher wissen wir eigentlich, woher sind wir so sicher, dass das, was wir für die richtige, wahre, aufgeklärte Meinung in unserer Gesellschaft haben, dass die wirklich valide ist? Woher wissen wir das eigentlich? Vielleicht ist es ja auch so, dass wir in unserer Gesellschaft selber insgesamt in einer großen Bubble drin sind. Deswegen würde ich sagen, ich bin total froh, wenn es die Intervention aus dem Ausland gibt, in Form bereitgestellte Informationsangebote, die ich immer wieder darauf abprüfen kann. Und ich stelle immer wieder fest, ja, das große Blödsinn, der da steht, auf Russia Today. Ich stelle es fest und ich bin dann beruhigt. Aber diese Beruhigung überzeugt mich auch dafür, sozusagen, dass es wirklich valide ist, wie wir den Pluralismus hier haben. Am schlechten Beispiel orientieren sollten wir uns niemals. Wir sollten niemals unsere Praktiken hier in Deutschland an dem schlechten Beispiel von anderen autoritären Herrschaftsformen orientieren. Wenn wir das tun, dann orientieren wir uns am Schlechtesten, machen das Schlechte zum Vorbild, nicht das Gute zum Vorbild. Wir sollen uns an den besten Praktiken, nicht an den schlechtesten Praktiken orientieren. Ich würde sofort zugeben, dass wir ein großes Problem mit einer derart liberalen Position haben, wenn wir systematische Verzerrung des innenpolitischen Diskurses qua internationaler Intervention beobachten würden. Meiner Ansicht nach ist die stärkste internationale Intervention, die wir in Deutschland beobachten können, sind die Tweets von Trump. Ich glaube, dass wenig mehr rezipiert wird als das in Deutschland, was Social Media angeht. Und auch da, glaube ich, der Impact ist relativ vernachlässigbar. Ich glaube nach wie vor, meine Antwort auf die Frage von Frau Klöckner, solange wir die nächste Generation entsprechend fit ausbilden, ich habe selber 4 Kinder, die sind auf Instagram, TikTok, überall und so weiter, die konsumieren den ganzen Krempel, die reden zu Hause trotzdem keinen Blödsinn, weil sie lernen, damit umzugehen. Das ist genau, was wir tun müssen. Ja, toll, oder? Ja. Jo, hat er immer erklärt, wie Liberalismus funktionierte. Ja, wortwörtlich. Ja. Also, weil das ist Liberalismus für das, was der Professor einsteht. Und das, was wofür der Kuhle einsteht, ist, ich weiß nicht, ich versuche liberal zu wirken, aber vielleicht hat ja die harte Linke doch recht. Also so kommt er mir rüber. Systemwettbewerb auf jeden Fall. So nach dem Motto, so, ja, ich meine, wir können das ja alles aushalten, aber die anderen schon wieder so dieses Ding, ne? Aber im Zweifelsfall bist du dann doch wieder selber, die es nicht aushalten können. Der Herr Kuhle hat in seiner Frage ein sehr interessantes Buzzword benutzt, und zwar Public Diplomacy. So, da möchte ich kurz was zu sagen, und zwar, das ist ein sehr schönes Beispiel für einen Extrem-Euphemismus, weil was ist Public Policy? Public Policy stellt eine Mischung aus Auslandspropaganda, politischem Marketing, Völkerverständigung und Kulturdiplomatie dar. Sie zielt auf Verbesserung des Images des eigenen Landes in der Wahrnehmung anderer Länder. Habe ich jetzt zitiert, die Definition. Einfach nur, dass das, ich finde das sehr seltsam, dass der Herr Kuhle solch ein Vokabular benutzt. Und die Antwort von dem Herrn Professor muss man auch unter diesem Aspekt verstehen. Weil der ist da drauf eingegangen und hat da weniger faktorisierte Sprache benutzt in Bezug auf RT beispielsweise. Aber man muss dazu sagen, wir haben als Deutschland ja auch eine Public Diplomacy Strategie, die sogenannte Review 2014. Muss ich mir mal aufschreiben, kann ich mal vorstellen. Ja, trotzdem da so liberale Meinungen existieren und das vielleicht auch besser wäre, hat die EU jetzt aber das Frühwarnsystem gegen Desinformation eingeschaltet. Das existiert wohl schon eine Weile, man wartet auf Einsatzmöglichkeiten oder so. Das haben sie jetzt eingeschaltet und ja, wollen damit eben Fake News finden. Unter anderem haben sie als Beispiele dafür gelistet, dass irgendwie geraten wurde, dass man sich Essig durch die Nase zieht gegen das Coronavirus oder sogar irgendwie Bleiche in den Ohren oder ich weiß nicht mehr genau. Ja, aber das stimmt ja auch. Also das kann ich bestätigen. Kolodiales Silber und Chlor helfen auch. Selfmade Gold. Düb, düb, düb. Dies ist das Frühwarnsystem für Desinformation der EU. Die Weltraumwaffen werden bis auf Weiteres abgesetzt. Ja, ja, sie wollen damit auch so Dinge einführen wie Priorisierung und so weiter. Ne? Das sind, gut, wenn jetzt das mit den Essignachricht runter priorisiert wird, ist ja noch okay, meinetwegen, aber so an sich finde ich sowas nicht so gut, irgendwelche Priorisierungen einzuführen. Es gab da mal irgendwie ein neutrales Netz oder so, ne? Mal dachte ich. Wobei ich halt auch sagen muss, in Sachen sozialen Medien fühlt sich das mit Informationen auch zum Teil an, wie in der Müllkippe zu wühlen. Was aber halt das Ding ist, wenn ich nicht in der Müllkippe wühlen möchte, dann kann ich mir einen anderen News-Channel zulegen, wo ich die News konsumiere. Ich muss sie ja nicht über Social Media bekommen. Da frage ich mich, also man will jetzt auf der Müllkippe den Müll sortieren, damit die Leute ihren Müll besser konsumieren oder was? Also wisst ihr, was ich meine? So, seit wann haben denn soziale Medien generell einen hohen Stellenwert in Sachen Verlässlichkeit von Informationen? Ja, und das Frühwarnsystem für Falschaussagen, das kannst du vor allem von diesen ganzen, ich habe euch das ja jetzt erspart mit dem, wir haben ja jetzt quasi nur Vorgeplänkel für diese ganze Frauendebatte da gesehen, weil die Frauendebatte ist sowieso jedes Jahr dasselbe, also deswegen habe ich euch das dieses Jahr mal gespart, aber da kannst du mal das Frühwarnsystem gegen Desinformationen auf jeden Fall abfahren davor, was da wieder alles erzählt wird. Und übrigens von allen Fraktionen. Also dieses Mal hat sich auch die Frau Haarder-Kühne da ein bisschen zurückgehalten. Die hat ja beim letzten Mal noch irgendwas erzählt von, wie viele angeblich in den Frauenhäusern kein Deutsch sprechen können und solche Dinge, wo ich ja damals da auch angefragt hatte bei ihrem Büro nach den Zahlen, wo sie die her hat. Habe ich bis heute keine Antwort erhalten. Dieses Mal hat sie sich da ein bisschen zurückgehalten. Da wurden nur irgendwelche Andeutungen in diese Richtung gemacht, aber gar nicht mit Zahlen um sich geworfen. Ja, also, aber das war auch mal wieder halt nicht sehr, ja, nicht viel Fleisch dran an der ganzen Nummer, aber viel Aufregung auf jeden Fall und Ungerechtigkeit, was man überall sieht. Aber nicht. In der Meldung stand noch, dass der Zuckerberg auch dem Ganzen entgegenkommen will und auch von sich aus, wenn er das erkannt hat, dass das eine Information ist, die auch rausnehmen und löschen. Ja, das spiele ich jetzt hier mal nicht ab, das gebe ich euch nur mit. Das ist hier ein Ausschnitt von ZAP, das Medienmagazin. Die haben hier diesen Herrn interviewt, der wohl herausgefunden hat, dass irgendwelche Einspieler von Joko und Lars halt gefilmt sind, also mit irgendwelchen Schauspielern gemacht wurden und sie dann wohl irgendwie das so dargestellt hätten, dass sie da irgendwelche Diebstähle, Fahrraddiebstähle oder sowas verhindert hätten. Und es war im Endeffekt alles gestellt und getürkt und haben sie die jetzt hier überführt. Und ich fand das einfach so drollig, dass sie den Herrn dann hier so fragen, also nach dem Motto, ja, hast du da jetzt überhaupt nicht irgendwelche Bedenken, dass sie hier Joko und Klaas und so. Und er sagt dann auch so, ja, so politisch stimme ich ja mit denen total überein. So nach dem Motto so, ja, das ist, eigentlich ist es ja, schlecht, weil da hätte man ja aktivistisch irgendwie was bei rauskriegen können bei dieser ganzen Nummer. Also das interpretiere ich da jetzt rein, ne? Aber man hat sich dann doch irgendwie dazu durchgerungen, da mal ein bisschen journalistische Ethik irgendwie doch hochzuhalten und das nicht einfach so hinzunehmen, dass sie da irgendwelche Sachen halt stellen, um sich dann da irgendwie als die großen Gerechtigkeitskämpfer dahin zu drehen. Und ja, da hätte man auf jeden Fall noch ganz viele, ich meine, guckt euch mal hier Frauenaktivismus-Zeug alles an. Ich sag nur GEMA-Gate und solche Sachen, da könnt ihr auch mal wen hinschicken, der sich da die ganzen Aussagen von den Leuten mal genauer anguckt. Aber das werdet ihr natürlich nicht tun, weil da wisst ihr ja genau Bescheid. Und Der macht die Zeit nicht. Aber man muss in dem Zusammenhang auch darauf hinweisen, dass die gerade den Grimme-Preis wieder bekommen haben, diese beiden Tanzaffen. Nee, ne? Gebüra Gümüşay. Achso, das war aus der NZZ, ja, die Judith Sevins-Börset hat wieder einen Artikel geschrieben über das neue Buch von der Gebüra Gümüşay. Und die hat ja das frecherweise Sprache und Sein genannt. Dieses hochtrabende Titel Sprache und Sein sich tatsächlich ausgesucht. Und ich habe den Artikel zwar auch gelesen und sie kritisiert das auch alles ganz zu Recht, aber vor allen Dingen habe ich auch gesehen, diese Sternstundenphilosophie mit Gebüra Gümüşay. Und ja, das kann ich nur empfehlen, sich mal anzugucken, wenn man mal ein bisschen Blödsinn hören möchte, der so verzapft wird. Also die hat offensichtlich von nichts eine Ahnung sozusagen, also weder von Psycho noch Soziologie oder sonst irgendwie sowas, vielleicht ein bisschen von Gender, aber das ist ja auch alles durcheinander und erzählt da was von Gesellschaft und Entwicklung und ist selber gerade mal 25 oder so, was weißt du denn von Entwicklung und so. Es ist ein hochtrabender Scheiß, ohne Hand und Fuß. Ja, also, ich meine, das hat man ja auch schon. Das ist auch, dass hier auch so gepusht wird, finde ich auch so krass. Es ist halt die komplette Sozialisierungstheorie, was die hat. Ne? So nach dem Motto, man muss den Leuten nur das richtige Denken beibringen und dann ist doch alles prima. Und ja, dann, das steht ja auch hier im letzten Satz, einen Kulturwandel in der Gesellschaft vollziehen möchte die Frau. Wer hat dich gewählt, Mädchen? Ist die jetzt auch bei der FDP oder wie? Oder bei den ganzen anderen Kulturwandlern. Ja. Kulturwandler ist eine gute. Ja, wie kriegst du von jeden Fall vom SRF gleich so noch kräftig Werbung praktisch dann der Sendung, finde ich krass. Ja. Kommen wir von Frau Gümüşay zu was Ernstem. ja, die Titelzeile sagt es eigentlich schon. Im Angriffskrieg der Türkei 2019 gegen Syrien mehren sich die Belege dafür, dass die Türkei weißen Phosphor eingesetzt hat. Stützt sich vor allem auf einen Arzt, der halt die Opfer untersucht hat und auf einer Pressekonferenz gesagt hat, die Verletzungen und Symptome, die bei den Opfern, die meisten von ihnen waren Zivilisten, auftraten, stimmen mit der Exposition gegenüber chemischen Waffen überein. Die Verbrennungen, die ich in Rojava behandelt habe, unterscheiden sich in Form und Aussehen ganz offensichtlich von normalen Verbrennungen. Sie zeigen deutlich, dass Chemiewaffen eingesetzt wurden. Die Verbrennungen sind tief und verschieden groß, befinden sich an verschiedenen Körperstellen. Die Opfer waren mit Staub bedeckt. Die Splitter der Bomben haben tropfenförmige Verletzungen verursacht. Manche der Verletzten haben Atemprobleme. An den Körpern waren Spuren von Kohlenstaub zu finden. Bei mindestens 6 Verletzten liegen schwere Augenverbrennungen vor. Haare und Augenbrauen sind nicht verbrannt, es liegen aber tiefer verbrannte Flecken unterschiedlicher Größe vor. In den Verbrennungen finden sich keine Spuren von Fremdkörpern. Weißer Phosphor ist die gefährlichste Form des Phosphors. In Brandbomben wird die Substanz mit Kautschuk-Gelatine versetzt. Die zähflüssige Masse haftet dadurch an der Person, die den Kontakt mit dem Kampfstoff hatte, und wird weiter verteilt. Sie durchdringt die Kleidung und brennt sich in den Körper bis in die Knochen ein und verursacht dort schwere, oft tödliche Verbrennungen. Ja, Türkei, NATO-Partner, Geldempfänger, Partner der EU. Gute Idee. Wo ist der Aufschrei? Keine Ahnung. Hier ist ein Artikel zu Erdogan, Syrienkrieg und die Flüchtlinge. Das sind ein paar Thesen, die aufgestellt werden, die mir gefallen haben. Ist zwar nicht alles ganz so koscher in dem Artikel, aber dennoch ist der empfehlenswert. Wenn euch die Lage da im Detail interessiert, bitte lesen. Also insgesamt sind es 17 Thesen. Darunter, dass zum Beispiel auch im Krieg gegen den Terror jetzt Leute, die man als salafistisch bezeichnen könnte, irgendwie in Syrien geschützt werden, weil im Grand Game gegen den syrischen Diktator Assad man eben Regime-Change haben will und dann halt auch mit Salafisten paktiert und wie das halt geopolitisch zusammenhängt, wenn man Krieg gegen den Terror macht, mit Saudi-Arabien verbündet zu sein, stellt halt viel in Frage. Ist ein guter Einstieg, aber wenn ihr euch in Sachen Geopolitik noch nicht so auskennt, nimmt es nicht zu steht, weil für alle irrationale Handlungen gibt es auch eine gute Erklärung, die halt eher realpolitisch ist, wie ja, wie halt weltverbessererisch, ja. Aber ja, guter Artikel, könnt ihr euch durchlesen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin hin und her gerissen. Vielleicht zwischen Kopf und Bauch. In meinem Kopf sind die Bilder von 2015 und ihre Folgen. Bilder von Flüchtlingskarawanen, das Gefühl von Kontrollverlust, Monate, die die Politik verändert und das Land gespalten haben. Mein Kopf sagt, das darf nicht wieder passieren. Mein Kopf setzt auf Vernunft. Darauf, dass die europäische Gemeinschaft bald eine Lösung findet. Gemeinsam Verantwortung übernimmt und Flüchtlinge gerecht verteilt. Aber mein Bauch sagt, vergiss es. Das Versprechen, Sie seit 5 Jahren gehalten, haben Sie nichts. Die große gesamteuropäische Lösung, die wird es so schnell nicht geben. Orban und Co. werden das zu verhindern wissen. Das Elend in den Flüchtlingslagern in Griechenland steht symbolisch für das Scheitern europäischer Flüchtlingspolitik. Mein Bauch ist stärker. Und außerdem ist da auch noch mein Herz. Das sieht Bilder von Menschen, die vor Bomben und Krieg geflohen sind. Menschen, die mit Stacheldraht und Tränengas von Europa ferngehalten werden. Menschen in Lagern, die im Schlamm versinken, die in der Kälte unter freiem Himmel kampieren. Frauen, Kinder, Kranke, völlig schutzlos. Diese Menschen brauchen Hilfe. Sofort. 140 deutsche Kommunen stehen bereit. Sie haben Erfahrungen gemacht. Sie wissen, wie es geht. Nicht planlos, sondern koordiniert. Es spricht überhaupt nichts dagegen, aber alles dafür, sie jetzt helfen zu lassen. Die große europäische, die politische Lösung ist das natürlich nicht. Die muss als nächstes kommen. Schnell und dringender denn je. Ihre Propagandaschau. Es ändert ja auch nichts. Also wenn jetzt diese 140 Gemeinden sich dafür bereit erklären, dann das Geld kommt ja nicht von irgendwoher. Das kommt ja von allen. Das kommt auch von den Leuten, die das nicht wollen. Ich frage mich, wie kleinteilig können wir denn noch arbeiten? Wofür haben wir denn einen Bundesstaat mit Bundesländern? Und warum ist dieser Bundesstaat in der EU? Wenn am Ende dann die Gemeinden irgendwie nach Gutdünken entscheiden, was passiert. Oder halt Leute wie Mission Lifeline, die jetzt hier einen GoFundMe starten, um Charterflüge nach Berlin einzurichten von Lesbos. Gegen jede Regel und im Endeffekt auch gegen die eigene Bevölkerung. Weil aber nur für Kinder und Mütter. Ja, nur für Kinder und Mütter. Also wir kennen ja... Schau mal die Krone auf, oder nicht? Ja, das ist halt nur, solange man den Familiennachzug halt nicht bedenkt, der dann gnadenlos kommen wird. Ja, das auch, aber die Heute-Show dreht das dann so um und sagt, die Leute wollen nicht, dass Kinder und Mütter gerettet werden. Mhm. Erstmal ist es ja auch so, das, was die Griechen festgestellt haben, sind 4% Syrer unter den Leuten, die über die Grenze wollten. 4%. Sie haben ja die Leute, die die Grenze überschritten haben, die sie festgenommen haben, da haben sie die Nationalitäten aufgeschlüsselt. Da waren 4% Syrer, der Großteil waren Afghanen, Iraner, Nordafrikaner. Das sind keine Flüchtlinge, wenn die in der Türkei sind. Sorry. Also, die sind in der Türkei gut aufgehoben. Und ich sehe keinerlei moralische Pflicht für Europa, jetzt nochmal die Tore aufzumachen. Und auch diese Geschichte mit den Kindern. Was bringt das denn, wenn wir jetzt Kinder hierher holen? Was ist das für ein Signal an die Leute in den Fluchtländern? Ja, schickt eure Kinder, schickt noch mehr Kinder, schickt nur noch Kinder. Ja. Ist das eine gute Idee oder was? Mission Lifeline. Charterflüge, ey. Wir müssen doch irgendwo auch mit einer gemeinsamen, wir müssen einen Kompromiss finden, wir müssen eine gemeinsame Position dafür finden in Europa. Aber wir können uns nicht weiter erpressen lassen, moralisch. Das ist ein guter Artikel von der Foreign Policy, der sozusagen auf das Geschehen an der griechisch-türkischen Grenze eingeht. Und zwar, ich habe in meinen Notizen, Greece has suspended asylum applications for a month and is deporting all migrants attempt to enter Greece illegally. Although the United Nations Refugee Agency has said there are no legal basis for suspending asylum decisions. Two people have reportedly died so far, including a child and a capsized more than 32,000 migrants have been arrested at the Greek land border. And EU Commission President Ursula von der Leyen, who visited Greece yesterday to show solidarity with Athens' government, praised Greece's role as Europe's shield and promised Greece €700 million more in support to bolster border security. The events of 2015 must not be repeated, said David McAllister, head of the European Parliament's Committee on Foreign Affairs, referred to the influx of 1.3 million asylum applicants into the European Union that year. Oh. Also wir schicken den Griechen Geld, damit die Grenzen sicher bleiben. Das war's auch schon. Und wir haben der UN 100 Millionen Euro angeboten. Wobei ich halt dazu auch sagen muss, UNHCR bleibt weiterhin unterfinanzieren. Also wenn man eventuell sich Flüchtlinge vom Hals halten möchte und die Menschen versorgen will, damit die eben keinen Grund haben, eine Weltreise zu unternehmen, dann sollte man vielleicht auch mal bei UNHCR eventuell mehr fördern. Also weniger Entwicklungshilfe, mehr UNHCR wäre meine Empfehlung. Aber ich bin ja auch nur ein Affe. Aber was ich hier noch besonders lustig dran finde, ist dieses Wort vom Raum mit Sicherheitsgarantien. Ich erinnere mich noch, als die Frau Kramp-Karrenbauer am Anfang dieser ganzen Katastrophe da gesagt hat, wir brauchen eine Sicherheitszone in Syrien, wo wir die Leute versorgen. Und die SPD und der Herr Maas haben gesagt, auf keinen Fall, niemals. Und jetzt brauchen wir einen Raum mit Sicherheitsgarantien. Inwiefern der sich von der Frau Kramp-Karrenbauer geforderten Sicherheitszone jetzt genau unterscheidet, kann ich nicht erkennen. Aber gut. Heiko. Heiko sieht auch alt aus. Gewalt gegen Helfer auf Lesbos? Anyone? Mammon wahrscheinlich, aber der ist AFK. Aber gut, ich meine, das ist ja, da können wir ja drüber sprechen. Gestern Nacht hat ein Flüchtlingszentrum gebrannt auf Lesbos, wo Leute sich getroffen haben und Schule angeboten wurde und andere Ausbildungsmöglichkeiten. Und auch in den letzten Tagen sind schon öfter angeblich NGO-Leute verprügelt und vertrieben worden, ihre Kameras zerstört etc. pp. Das wird hier natürlich als rechte Schlägertrupps geframed. Weiß ich nicht, ob das so ist, kann ich von hier aus nicht beurteilen. Könnte mir aber auch vorstellen, dass die Leute auf Lesbos gerade einfach genug haben. Gerade von irgendwelchen Affen, die von irgendwoher sonst kommen, sich da hinstellen und sagen, ihr müsst jetzt alle aufnehmen, das ist eure Pflicht, bla bla bla. Und nach den paar Jahren, die das jetzt schon mitmachen auf Lesbos, glaube ich, sind einige Leute mit einer ziemlich kurzen Zündschnur ausgerüstet. Ich meine, auf der anderen Seite musste natürlich auch der unsägliche Sellner da hinfahren, um dann da mit irgendwelchen Plakaten in der Gegend zu posieren, was ich mindestens genauso kindisch finde, wie die NGO-Heinis. The Age of Mass Protest, das ist ein sehr guter Report, der darauf eingeht, dass es in der Welt immer mehr Massenproteste gibt und dass generell sozusagen Protestbewegungen die Welt mehr volatil gemacht haben. Und da werde ich euch noch mehr Details dazu vorstellen, aber ich habe noch ein paar Bücher, die da drin verlinkt werden, die ich jetzt noch lesen möchte, bevor ich da näher drauf eingehe. Was mir zum Mars-Protest einfällt, ist diese unglaubliche Überschätzung von den Protesten für die Aufnahme von Flüchtlingen von der griechisch-türkischen Grenze, die in letzter Zeit hier in Deutschland Tausende demonstrieren für die Aufnahme, schreibt die Tagesschau zum Beispiel und so. Wenn man sich die einzelnen Demonstrationen anguckt, kriegt man Tausende zusammen, wenn man die alle addiert in ganz Deutschland. Aber man sieht, dass selbst in Berlin nur 3000 Leute zusammenkommen oder nur 500 in Köln oder nur 1000 irgendwie in Hamburg. Das sind alles minimale Anteile an der Bevölkerung, die da demonstrieren. Und die Medien blasen das schon wieder auf zu Massenprotesten. Das geht mir total auf den Sack. Ja, verständlich. Also. Ganz im Gegenteil, ja. Beispielsweise zum Libanon. Über die Proteste haben wir ja schon vor Monaten berichtet. Es hat noch nicht aufgehört dort. Ne? US-Taliban Peace Deal under fire, wie schon letzte Woche angekündigt, dass das ein bisschen unter den News untergegangen ist. Ja, bröckelt der Peace Deal halt schon ein bisschen. Mal gucken, ob sie es dennoch hinbekommen oder nicht. Mal schauen. Also nach Angriffen von der Taliban auf ein paar Positionen gab es ein paar Retaliationen von den Amis und mal gucken, wie sich das entwickeln wird. Wesentlich wichtiger ist, dass die Counter-Terrorism Police investigates potential threat posed by violent incels. Scheinbar hat man etwa 2000 Incels fest, die gewaltbereit sind. Specialist officers more used dealing with threats from jihadists and far-right extremists launched an investigation last year after concerns were raised about the man who identified with the extreme and misogynistic subculture. It is understood the investigation was launched after a suspect who lives outside of London began posting warning and threatening messages online. Following the attack, police found a Facebook post in which Minyasin boosted that the Incel Revolution had begun. Also die haben einen, der was angedroht haben und weiß doch, da in Kanada gab es einen, der Sergeant Fortune geschrieben hat, bevor er Leute überfahren hat. Und was in Roger Elliott gibt, haben wir jetzt in Großbritannien etwa 2000 Menschen ausfindig gemacht, die zur Insel-Terrorgruppe gehören und die will man jetzt besser überwachen. Das ist so lächerlich. Abstinence from Masturbation and Hypersexuality. Das ist eine Studie mit N1063, also ja, 1000 Studie ist jetzt nicht so groß, aber higher abstinence from masturbation motivation was related to lower trust in science. Das heißt, die Beleidigung dummer Wichser ist falsch, weil Menschen, die masturbieren, haben ein größeres Interesse an Wissenschaft wie Menschen, die von Masturbation Abstand halten. Das heißt, die Beleidigung dummer Wichser ist wissenschaftlich mit diesem Artikel debunked. Dying for Sex Podcast follows terminal cancer patients while sexcapades. Gibt es doch in Fight Club, gibt es doch die Story mit der Chloe, die bei den Selbsthilfegruppen ihren Aufruf startet. Und scheinbar gibt es jetzt halt einen Podcast von einer Frau, die Krebs hat und ihre Ehe, da ging es nicht so gut und die hat sich jetzt getrennt und berichtet jetzt über ihre Sex-Eskapaden in einem Podcast und spricht darüber, wie das ist, eben eine üble Diagnose zu haben und wilden Sex zu haben. Ja. Da kommt die Meldung bei uns rein. Ja, das hier, ich weiß nicht, wer es mitgekriegt hat, das ging die Woche durch die, das ich die Medien. Ich finde es großartig. Absolut. Ganz abschneiden und am Kopf sitzen. Also. Klasse. Das ist halt, wenn man irgendwie nur Nazis im Kopf hat, dann sieht man die am Ende überall. Ja, weißt du, ich kann es ja nochmal, glaube ich, wenn du jetzt runterscrollst, kommt, glaube ich, auch noch die ganz runter, genau. Fand ich ganz runter, kommt ein Tweet auf Russisch genau hier, dass nicht nur Hitler, sondern auch der russische Schriftsteller Nikolai Gogol könnte auch gemeint sein, man weiß es halt nicht. Ja? Die Frisur ist ja universell, Bart und Seitenscheitel kann ja jeder tragen. Oh. Das hier ist ein Artikel über die wirtschaftlichen Konsequenzen vom Coronavirus. Zwar haben wir an der Börse einen relativ großen Einbruch gehabt, jetzt in der letzten Zeit. In dem Artikel wird aber auch eben erklärt, dass die Börse kein guter Indikator mehr für wirtschaftliche Leistung ist. Also wortwörtlich wird gesagt, klar, aber jetzt sind wir einfach wieder auf dem Niveau von Ende vergangenen Jahres. 2-3 Monate Aktienwert sind kaputt gemacht worden. Na und? Das ist nichts. Mir sind die Aktienmärkte als Indikatoren für die Wirtschaftsleistung inzwischen vollkommen egal, weil sie sich komplett abgekoppelt haben von der Realwirtschaft. In den ersten Wochen haben die Börsen das Coronavirus in China vollständig ignoriert. Macht euch nicht ganz so eine Panik, wenn die Börse ein bisschen hoch und runter gehen. Allerdings gibt es schon weitere wirtschaftliche Indikatoren, dass eben weniger Güter aus China rauskommen und dass eben Hafen leer sind und das wirtschaftliche, ökonomische Herz von Italien steht ja jetzt auch unter Quarantäne, Lombardei und noch ein paar weitere Regionen, insgesamt 16 Millionen Menschen. Auf jeden Fall, wird es eine Weile dauern, bis die reale Wirtschaft runtergeht. Börse ist schon, aber nimmt es mehr gelassen. Also mit der Wirtschaft bisher. Also das kann sich auch noch deutlich ändern. Aber wir wollen ja, dass ihr einen möglichst realistischen Einblick habt, wie die Weltlage aussieht. Sehr bemerkenswert fand ich generell Felbermayr, der ja eigentlich der Mister Globalisierung ist. Wenn irgendeine Regierung in Europa eine Studie braucht, dann war der von der Wiener Universität aus und jetzt vom China Weltwirtschaftsinstitut ist der, glaube ich, der Chef. Mister Globalisierung, immer alles, was Protektionismus ist, ablehnen und je länger die Lieferketten, desto besser. Ich glaube, das ist sogar ein Zitat, was ihm zugeschrieben wurde, mal. Und der sagt hier in dem Artikel, ich glaube, man wird in vielen Unternehmen überlegen, wie groß die Sicherheitspuffer sein müssen. Wir werden künftig mehr Lagerhaltung sehen. Unternehmen werden sich fragen, muss ich wirklich alles dort produzieren, wo es am billigsten ist? Ja, das ist eine krasse Aussage von Mr. Globalisierung. Ja, hätte ja auch keiner drauf kommen können, dass wenn man alles irgendwie auf ein Standbein stellt und das dann mal irgendwie schwächelt, dass das alle anderen betrifft. Tja, ist es dann am Ende so, dass gar nicht die organisierte Arbeiterschaft dem Kapitalismus Probleme macht, sondern die organisierte Virenschaft? Naja, eher die organisierte Gier der Firmenbesitzer, die halt diese schwachsinnige Verteilung, ihr stellt die Grundstoffe her und wir veredeln die dann, dass das nicht funktioniert, wenn die Grundstoffhersteller irgendwie krank sind oder keinen Bock mehr haben, dass das irgendwie die gesamte westliche Wirtschaft lähmen kann, ist halt nicht so eine gute Idee. Aber gut. Ja, aber diese ganze, es passieren gerade sehr seltsame Dinge mal wieder, vor allem auf dem Ölmarkt. Und zwar, jetzt ist die Situation, dass OPEC-Gespräche gescheitert sind, OPEC-Plus-Gespräche mit Russland inkludiert, und dass der weltweite Ölpreis, der mittel- bis langfristige Ölpreis, die Kontrakte extrem gefallen ist, ein Drittel im Wert und weiter sinken wird. So, obwohl die Nachfrage zurückgeht, weil die Lieferketten gerade umgestellt werden und kürzer werden. So, allerdings ist das ja normalerweise ein positives Zeichen, worüber auch positiv berichtet wird, wenn der Ölpreis sinkt. Ja, nicht nur, weil das gut ist für die Wirtschaft, sondern auch, weil bestimmte Nationen, die wir nicht so mögen, in Anführungszeichen, wie Russland, auf einen höheren Öl- und Gaspreis an sich angewiesen sind, um ordentlich wirtschaften zu können. Das finde ich gerade sehr seltsam. Das wird sehr negativ dargestellt, obwohl es eigentlich logisch ist, dass es passiert. Und an sich ist es ja nicht schlecht, weil wenn wir einen Ölpreisrückgang haben und gleichzeitig eine Marktschwemme, heißt das, dass es keine Lieferengpässe beim Öl geben wird. Was schon mal gut ist. Es ist doch an sich positiv, aber es wird total negativ dargestellt im Moment. Das ist ja gerade vorgestern passiert. Die Medien, die kriegen mittlerweile auch Hysterie so ein bisschen. Haben sie zwar immer so ein bisschen, aber ja, zurzeit ist merkwürdige Nachrichtenlage, weil wir eben auch die Coronavirus haben und die Wirtschaft ein bisschen schwächelt. Ebola and a Global Scramble to Prevent the Next Killer Outbreak. Das ist ein sehr gutes Buch, wie man die Ebola-Epidemie in Afrika 2013 unter Kontrolle gebracht hat. Und so ein wichtiger Keypoint aus dem Buch, der mitzunehmen ist, Regierungen sind schlimmer wie Viren. Also eine Regierung, die fehlgesteuert ist, die Farmen, also eine Hungersnot produziert, ist schlimmer wie ein Virus. Und es kommt darauf an, wie eben die organisierte Staatsmacht auf einen Ausbruch reagiert. Und da habe ich euch noch ein zweites Buch mitgebracht, The Deadliest Enemy of Our War Against Killer Germs. Das vorherige Buch war speziell auf Ebola in Afrika und das Buch geht generell auf Epidemien ein. Damit habt ihr dann einmal eine Fallstudie, wie es eben in Afrika gelaufen ist und hier eine generelle Übersicht über verschiedene Perioden, wo es zum Ausbruch von Epidemien gekommen ist. Also es sind zwei sehr gute Bücher. Aktuell haben wir aus den USA, die CDC liegt merkwürdige Testverfahren fürs Coronavirus durch, also auf. Das kann sich auch noch tagesaktuell ändern. Wir haben eine sehr dynamische Situation. Eventuell ist es schon wieder alt, was in dem Artikel steht. Es ging mir in der letzten Woche öfter so, dass ich Informationen hatte, die halt ein paar Stunden später schon wieder alt waren. Aber scheinbar testet USA viel zu wenig zum Coronavirus. Und Südkorea testet sehr viel, Italien testet noch mehr. Deutschland hat auch ein relativ gutes System und es sieht gerade so aus, als ob man in den USA politisch etwas Mist baut. Ist das ein anderer Fall oder geht es dann nur um diesen einen Whistleblower? Weil... Die CDC, die haben halt, das Coronavirus in den USA ist endemic eingestuft, also als lokal oft auftreten und damit gibt es andere Testverfahren. Also du musst dann erst die Lunge röntgen, bevor du auf Corona testest und das tut die Fallzahlen Ich meine, dass es da Lücken halt und Fehler und sonst was gibt, das ist mir klar. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, war halt ein Fall, wo ein konkreter Whistleblower irgendwie wieder sehr groß durch die Medien gespielt wurde. Und Und hier haben wir jetzt die Corona-Zahlen zu Deutschland, das ist zu den verschiedenen Bundesgebieten. Die Zahlen sind leider auch schon wieder alt, wir sind mittlerweile bei über 1000. Und weltweit ist es halt so, dass sich Corona weiter ziemlich stark ausbreitet. Wir haben Gesundheitssysteme, die jetzt zum Beispiel in Italien ziemlich stark überlastet sind. Da haben wir zum Beispiel auch von einem Arzt einen Facebook-Post gelesen, der eben auch Vergleiche wie mit einem Krieg verwendet hat, weil eben die Situation sehr angespannt ist für die Ärzte und die Helfer und die und das Personal, was sich eben um die infizierten Menschen kümmert. Und aktuell, dadurch, dass wir in Deutschland jetzt knapp über 1000 haben, hoffen wir, dass wir die Infektionsketten immer noch unterbrechen können. Wenn das aber nicht mehr der Fall ist, dann werden wir deutlich höhere Zahlen bekommen in Sachen Corona. Und dann wird das auch auf unsere Gesundheitssysteme einen starken Druck ausüben, was eher ungünstig ist. Also, weil in Sachen, wenn eine große Welle an Infizierten kommt, dann steigt eben auch die Rate, also die Todesrate, wenn man sich nicht mehr so gut um die einzelnen Fälle kümmern kann. Was eher eine ungünstige Entwicklung ist. Also, ja. Etwas weiter oben gibt es auch noch eine schöne Karte in dem Artikel, also in dem Wikipedia-Artikel. Kurz vor der Sendung kam ja auch die Meldung rein, dass der erste Deutsche an Corona gestorben ist, allerdings nicht in Deutschland, sondern der war wohl in Urlaub in Ägypten und ist dort verstorben. Und hier das Archiv worldometer.info, der hat eine sehr gute Übersicht in Sachen Corona, wird auch täglich upgedatet. Also wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, BNO News oder Worldometer sind zwei sehr gute Informationspools. Und was ich am Worldometer interessant finde, man kann sich auch darstellen lassen, wie viele Cases es pro 1 Million Bürger gibt. Und dann ist es interessant, dass China pro 1 Million Bürger 56 Fälle hat, dann hat 78, Italien hat 122 und Südkorea hat 142. Das heißt, wir haben bereits 3 Länder außerhalb von China, die mehr Infizierte haben in Relation zur Bevölkerung, wie es eben in China aufgetreten ist. Und das ist eine eher ungünstige Entwicklung. Und hier haben wir einen guten Artikel, der verlinkt ist in dem Tweet, aber in dem Tweet ging es mir generell darum, dass eben in der Grafik dargestellt wird, was man machen kann, um bei einer Pandemie den Druck aufs Gesundheitssystem zu verringern. Social Distancing, flattens Curve, das heißt, wenn ihr zu Hause bleibt, nicht in Bars geht, nicht fortgeht, dann ist es schwieriger, infiziert zu werden. Sozusagen generell ist die Gefahr für euch jetzt persönlich sehr gering. Allerdings ist es halt für die Gesellschaft als Ganzes eine Herausforderung, wenn eben mehrere tausend Menschen ins Krankenhaus kommen, dass das Gesundheitssystem nicht zusammenbricht. Und in dem Artikel hier werden eben Maßnahmen vorgeschlagen, die man machen kann, um sozusagen das Risiko zu vermeiden, dass das Gesundheitssystem unter starken Druck gerät. Und den starken Druck, den würden wir gerne vermeiden. Auch so Maßnahmen, die man sozusagen bedenkt, wenn man jetzt auch eine normale Grippe vermeiden möchte. Das heißt irgendwie, dass ich nicht verschwitzt mit offenem Fenster auch Gefahr oder so zum Beispiel, ne? Ja, genau. Und zum Beispiel nicht so oft in den Supermarkt gehen, da trifft man viele Menschen, also nur einmal die Woche einkaufen, dass ihr ältere Menschen jetzt nicht unbedingt besucht, solche Sachen. Also, dass ihr das denen aber auch erklärt, warum ihr nicht kommt. Ja. Dass ihr eure Eltern anruft, wenn die jetzt älter sind und ja, so Sachen. Also. US-Chinese Distrust is inviting dangerous coronavirus conspiracy series. Und das sind die Länder und ihre Desinformationseinheiten schon gegenseitig sich am Betteln. China heißt zum Teil, man weiß nicht, ob das, also in Wuhan ist es zuerst aufgetreten, aber man weiß nicht, ob es aus China kommt. Und in den USA gibt es auch Gerüchteküche und man tut jetzt sich gegenseitig die Schuld zu schieben, wo das denn herkommt. Also, ja. Iran hat zum Beispiel gesagt, dass es eine Biowaffe ist, was aber unwahrscheinlich ist, also sehr unwahrscheinlich. Und hier haben wir eine gute Nachricht, ein wichtiger Teil im Krankheitsverlauf, dass halt die Lunge befallen wird. Das kann man eventuell mit einem bestimmten Medikament unterbrechen. Ich habe diese Meldung von diesem Tweet auch schon in mehreren seriösen Nachrichtenseiten gesehen, deswegen habe ich dem mehr vertraut. Generell in Sachen medizinischen Wissen, was hier dargestellt wird mit ACE2 und TMPRSS2 Aktivierung, das übersteigt mein medizinisches Fachwissen. Allerdings hat man neben dieser Möglichkeit, die Krankheit abzulindern, werden aktuell 20 verschiedene Impfungsmöglichkeiten eben erforscht. Also man hat 20 verschiedene Projekte, bei denen an einem Impfstoff geforscht worden. So. Ich glaube, das waren irgendwelche Hormone, die da gemeint waren. Hormone, die diese Zelleindringung verhindern. In Brasilien macht man das aber ganz anders. Da verspricht man nämlich einfach den Leuten, dass sie dann mal in die Kirche kommen sollen. Und dann kriegen sie eine Salbung mit einem Öl. Und dann sind sie geimpft gegen das Böse des Virus, sozusagen. Als diese Kirche das bekannt gegeben hat auf ihrer Webseite, haben sich relativ viele Leute schon ganz schnell gemeldet bei der Polizei und haben das bekannt gegeben oder haben das da angezeigt, dass sie so ein risikoreiches Angebot da machen scheinbar. Und dann mal nachgefragt, wie das denn ist. Und die haben natürlich gesagt, nein, wir verkaufen das alles auch nicht, sondern wir machen das nur für Seelenheil. Ist ja klar. Ne? Aber, ja, so macht die Kirche das dann. Ne? Oder macht die Kirche das wenigstens. Und letzte Woche habe ich auf einen Artikel reagiert, in dem stand, dass man das eben schon am Himmel an der Umweltverschmutzung, also mit dem Wettersatelliten erfassen kann, dass in China die Fabriken stehen. Und hier hat sich der Kachelmann dazu geäußert, dass das Unfug war. Und damit möchte ich meine Falschbehauptung von letzter Woche korrigieren. Es tut mir leid, dass ich euch fehlinformiert habe. Bemühe mich wirklich, das richtig gut zu machen, aber das kommt eben auch mal vor. Und da bin ich dem Kachelmann dankbar, dass er das korrigiert hat. Ich bin dem Herrn Kachelmann auch sehr dankbar, dass er negativ auf Corona getestet hat, weil das stand ja letzte Woche auch im Raum. Er hat ja seine Talkshow irgendwie abgesagt im MDR und so. Ich hätte das irgendwie verpasst. Was war die ursprüngliche Meldung, die jetzt falsch war? Das soll man vielleicht auch nicht wiederholen, ne? Dass die praktisch die Luftverschmutzung in China durch das Coronavirus besonders zurückgegangen ist. Also wohl 25% weniger Feinstaub und 25% weniger CO2. Ich glaube, ich habe mich da auch drauf bezogen, also schließe ich mich einfach mal an. Ja. Schande auf euch. Ich hatte ja letztens berichtet, dass ThyssenKrupp so Schwierigkeiten hat, wirtschaftliche. Und jetzt haben sie offensichtlich wieder einen vernünftigen Auftrag an Land gezogen, nämlich für die brasilianische Marine 4 Korvetten anzufertigen. Das reicht erstmal für ein paar Jahre wohl. Das Volumen läuft hier auf 2 Milliarden Euro. Ja, und dann sind die erstmal aus dem Gröbsten raus, denke ich mal. Drücke ich denen jedenfalls den Daumen für. Möchte auch nicht so, das ist auch nicht so wichtig mit Thyssen, aber müssen ja nicht gleich, platt gehen. Ja, und dann haben wir nochmal die Geschichte von dem Hopp. Da habe ich auch nochmal mitgebracht, dachte ich mir, vielleicht quatschen wir mal drüber. Ich bin nämlich zum Beispiel der Meinung, dass die Leute da diese Plakate oder Transparente da aufhängen, dass man die vielleicht lieber fragen sollte, dass man mit denen wie üblich den Diskurs suchen sollte, anstatt sie zu verteufeln, zu, was hat er gesagt, die schwärzesten Stunden oder so, schwärzesten Fans oder, weiß ich nicht mehr genau, was er meinte, das hässliche Gesicht von Bayern München, glaube ich. Genau, das war's. So also zu bezitteln und versuchen, irgendwie die mit Fotos zu finden und dann mit dem Gesetz zu bestrafen oder so, ne? Sollte vielleicht einfach mit denen mal reden, warum sie denn meinen, dass der Hoppenhausen Huso wäre. Vielleicht haben sie ja ein Argument oder so. Einfach zu behaupten, das stimmt nicht, so weiß ich nicht. Ich kenne den Hopp nicht, ne? Ich weiß nicht, ob das ein Huso ist oder nicht. Ich dachte mir, vielleicht reden wir da mal drüber. Oder vielleicht reden die mal drüber. Das ist ein neues Erkenntnis, ist wohl, von gestern war es wohl so, dass jetzt auch das Reden dann doch im Vordergrund stehen soll, aber ja, das war ja erstmal nicht der Fall. Im Gegenteil. Man hat eben nur drüber geredet und nicht mit den Leuten. Ja. Also ich finde es grundsätzlich schon mal irgendwie sinnlos, sich da über den Hopp so, also an den Hopp so dran zu hängen. Und das Gleiche haben wir ja bei Red Bull Leipzig gesehen und so. Da wird dann vorgeworfen, das sei alles irgendwie künstlich und nur mit Geld und das sei alles Kommerz. Ja, was glaubt ihr, was der ganze Scheiß ist? Was glaubt ihr, was der FC Bayern ist? Oder egal, sogar Eintracht Frankfurt. Ja, und das Frankfurt ist schlecht. Aber da. Ja, also meines Erachtens nach sollte sich der Fußball mal entscheiden, was er sein will. Also Amateurkram oder Profisport, weil ich bin ja sehr bekannt, eher ein Anhänger von American Football und da gibt es halt alle möglichen Regelungen. Ja, das ist halt ein richtiger Profisport, da gibt es keinen Auf- und Abstieg und diesen ganzen Krempel, da ist es halt klar, dass die Leute da Ja, was sie da verdienen und so, das ist. Das ist ja richtig, das kann man ja argumentativ auch versuchen, den Leuten dann klarzumachen. Und die haben da halt eben auch dann so Sachen, um die ganze Sache halt interessant zu halten, ne? Dass du gerade so Zeug wie Bayern München und solche Dinge halt eben nicht hast. Also, dass immer die gleichen da irgendwie gewinnen, sondern beim Football gibt's ja diese Regelung, dass die neuen Spieler, die dann neu in die Liga kommen, über so ein Auswahlsystem, dass dann da die, die Teams, die quasi im Vorjahr am schlechtesten gewesen sind, sich da zuerst die Leute dann aussuchen dürfen, die neuen Talente und sowas. Dadurch hat man dann schon mal so ein bisschen Durchwechslung. Und dann haben die auch alle das gleiche Geld da zur Verfügung, weil das ist nämlich quasi so ein bisschen planwirtschaftlich da organisiert, dass du da halt eben auch keinen Club hast, der irgendwie den Leuten da alles wegkaufen kann oder so. Und das finde ich also alles sehr sinnvoll. Es sorgt auf jeden Fall dafür, ja, dass es viel interessanter ist, sich das anzuschauen da, und dass du da nicht nur halt eben irgendwie ein, zwei Sachen irgendwie hast, die da immer alles gewinnen und die anderen, die dümpeln dann da irgendwie rum und steigen dann auf und steigen dann ab und so ein Kram da irgendwie. Aber ja, das ist halt so diese europäisch gewachsene Romantik, die man da irgendwie drin haben will, so nach dem Motto, ja, irgendwelche Leute, die arbeiten sich dann da irgendwie hoch und können dann quasi jeder Vorstadtclub kann da theoretisch in die erste Bundesliga irgendwann mal aufsteigen oder so, aber das ist ja faktisch auch überhaupt nicht der Fall. Also das, na, also von daher, ja. Ja, eigentlich nicht. Wie war das mit der Union Berlin? Haben die auch einen fetten Sponsor oder was? Die sind ja auch aufgestiegen, erstaunlicherweise eigentlich. Ja, nach wie vielen Jahren? Aber ja, klar, es ist halt auch genau die Ausnahme sozusagen. Ne? Im Prinzip ist es ja richtig, hauptsächlich kommt man da mit Kohle rein, und das haben auch andere Vereine gemacht. Der Hop ist halt einfach da und dann kann man sich drauf kaprizieren oder so. Dann konzentriert sich das alles da drauf, aber du hast ja recht, es müsste da auch, wenn der Diskurs gesucht werden, weil einfach die Leute ja auch Argumente haben könnten. Ne? Du hast auch welche genannt. Ja, also was ich da auf jeden Fall mitbekommen hatte, war ja, dass sie dem so ein Fadenkreuz da auch irgendwie aufgemalt haben. Das habe ich auf jeden Fall mitbekommen, dass von einem Hurensohn habe ich jetzt nicht so gehört. Das mit dem Fadenkreuz finde ich auch nicht gut. Also sollte man generell nicht machen. Irgendwelche ja, Leute ein Fadenkreuz malen. Oder Forderung oder so. Es geht da schon ein bisschen weiter. Naja, wir brauchen ja auch Fußball nach der Revolution. Wenn wir das 1% mit dem Fadenkreuz, ihr wisst schon. Genau, wir stecken die ins Trainingslager. Ja, da schließt sich der Kreis. Das waren die Weltraumaffen. Ja, Weltraumaffen. Was der Freiheit dient, verschmettert, was für schadet. Geh mal wieder in den Wald. Und lass uns nicht gerne. Kauft Miete pro Kopf. Ja, geht in den Wald, aber seht zu, dass ihr dann allein in den Wald geht, nichts anfasst, Hände waschen, nicht ins Gesicht fassen. Genau. Lass mich nicht gleichstellen. Nee, auf keinen Fall. Weltfrauentag, Nacht. Nacht. Wir sehen uns nächste Woche. Haut rein. Tschüss.